Sehr gut. Gut. Willkommen beim Mumble SN Kandidatengrillen, zweiter Teil. Heute Abend haben wir es ein bisschen anders gemacht als vom Montag. Ich habe euer Feedback halt eingearbeitet. Und zwar haben wir heute ein bisschen einen Zeitplan. Also es ist jetzt 20:05 Uhr. Wir starten jetzt mit der Eröffnung. Danach würde ich dann mit den Beisitzer beginnen. Vorstellung, Befragung der Beisitzer. Zurzeit sind vier anwesend. Da kommen vielleicht noch ein, zwei dazu. Danach die Gen 6, circa 20:45 Uhr, 21 Uhr dann Schatzmeister und danach die Vorsitzenden. Am Ende habe ich noch ein bisschen Zeitpuffer gelassen, falls sich irgendwelche Zeitverschiebungen passieren. Ne? Falls bei irgendwelchen Kandidatengruppen mehr Fragen gebraucht werden, kein Problem. Und wenn mal weniger gebraucht wird, dann schieben wir das zurecht. Wenn wir noch Zeit am Ende übrig haben, dann machen wir irgendwie offene Fragerunde, alles Mögliche. Wer noch Fragen hat, kann dann gerne fragen. Dann nochmal, wenn wir mit dem Beisitzer fragen, da sind ja einige kandidieren ja für Beisitz und auch für andere Posten wie Vorsitz, dann bitte die Fragen in erster Linie nur um den Beisitz, weil für die Fragen, die den Vorsitz nachher betreffen, kann man auch noch später stellen. Zur Durchführung, wir haben eine Redeliste im Pad, das poste ich sofort. Oder jemand anders kann das ja jetzt kurz machen, während ich rede. Dort einfach eintragen und ich nehme euch dran. Ich habe jetzt auch nicht so viele Fragen vorbereitet, also es wäre gut, wenn sich jeder beteiligt und einfach seinen Namen dort einträgt, für Fragen stellt. Ja, das Ganze geht 2 Stunden lang und ja, habt ihr bis dahin Orga-Fragen dann jetzt? Warum sind wir nicht im Vortanzraum unten drin? Nein, wir machen jetzt das hier, weil es wurde gewünscht, dass alle in einen Raum reinkommen. Einfach keine Ahnung warum. Okay, wird das denn übersichtlich dann, wenn, also weißt du, wer jetzt Kandidaten sind und wer Zuhörer? Ja, das ist jetzt im Pad sind die eingetragen und ich gebe auch allen Kandidaten dann so einen bevorzugten Sprecher, so ein Mikrofon davor. Und ich sag dann, also ich krieg das schon hin mit der Übersicht. Alles klar. Bist du schon Admin? Ich bin Admin, genau. Vor einer halben Stunde geworden, ja. Glückwunsch. Gut, wenn es dann keine Orga-Fragen mehr gibt, dann würde ich anfangen. Und zwar machen wir es diesmal auch so, wenn es Fragen an alle gibt, dann würde ich immer zuerst erste Frage an den ersten in der Reihe annehmen. Dann, wenn eine zweite Frage kommt dann. Hi, bin Entschuldigung. ich wieder. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, Georg? Ja. Ach so, ich muss ja auf Alt GR drücken. Ja, okay. Okay, wolltest du was sagen? Nö, ich wollte mich nur wieder zurückmelden. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, Georg, kannst du vielleicht Push-to-Talk einstellen? Weil ich habe ab und zu Rückkopplung, wenn ich rede bei dir. Jetzt habe ich hier eingestellt. Ah, okay, super. Gut, dann fange ich an mit, Georg, kannst du mal bitte Push-to-Talk anmachen? Dann muss. Ja, bis gleich. Okay. Gut, dann Florian Bokor, stellt sich kurz vor. 2 Minuten, bitte. Hallo, ich bin der Florian. Ich werde derzeit Beisitzer im Landesvorstand. Ich bin schon etwas länger Pirat, allerdings erst seit 1,5 Jahren in Sachsen. Ja, war letztes Jahr mit ganz großen vielen Zielen angetreten, habe dieses Jahr davon relativ wenig umgesetzt bekommen. Wir sind leider noch nicht so cool wie der Landesverband Berlin, was ich eigentlich wollte für letztes Jahr. Glaube aber doch einigermaßen gute Arbeit geleistet zu haben letztes Jahr und würde mich freuen, nächstes Jahr den Job weitermachen zu dürfen. Okay, danke. Dann Florange. Jo, ich heiße auch Flo, aber aus Dresden. Bin aktuell Beisitzer im Kreisvorstand Dresden. Jetzt seit einem Jahr Pirat und ich kandidiere für Beisitzer und für Vorsitzenden, also für zwei Posten quasi. Und ich sehe mich selber so als Generalist, der eben keine so spezifischen Aufgaben wie Gensec oder Schatzmeister macht, sondern der gerne koordiniert, Sachen organisiert, vermittelt. Und dafür wünsche ich mir halt eben quasi eine Tätigkeit, in der man irgendwie generell arbeitet, also keine Spezialtätigkeit. Deswegen kandidiere ich eben für Beisitzer und für Vorsitz. Das sind beides generalistische Ämter. Und die genauen Ziele werde ich dann im späteren Verlauf noch darstellen, sonst ich spare Zeit wieder viel. Okay, danke. Dann Universalist, bitte. Ja, hallo, ich bin Christian. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Dresden. Ich bin schon lange oder länger in Dresden und oder eigentlich schon immer engagiert zu lokalen, aber auch Bundesthemen. Ansonsten Netzbürger, sehr interessiert an Liquid Democracy und der Umsetzung. Und ich kandidiere als Generalist für den Vorstand, weil ich meine IT-Fähigkeiten, also ich bin Webentwickler und Programmierer, im Sinne der Piraten einbringen will, beziehungsweise eben als Vorstand mit den entsprechenden Fähigkeiten halt Projekte wie Liquid Democracy, Bürgerbeteiligung und verbesserte oder Möglichkeiten zur besseren Zusammenarbeit online halt fördern will. Okay, danke. Dann Volker Müller, Vogtländer PC. Ja, hallo, ich bin der Volker, bin 41, verheiratet, habe 4 Kinder, wohne in Reichenbach im schönen Vogtland, bin noch nicht so lange Pirat, erst seit Anfang des Jahres. Im Moment bin ich Vorsitzender des kommissarischen Vorstandes hier, noch 2 Wochen. Und ich kandidiere als Beisitzer, weil mir die Zusammenarbeit zu stärken zwischen den einzelnen Verbänden, zwischen Basisberaten und Vorstand ganz sehr am Herzen liegt. Okay, danke. Dann... dann nochmal die Frage, möchte dann noch jemand irgendwie für den Beisitzer kandidieren? Dann wäre es jetzt die Möglichkeit. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns dann mit den 4 Kandidaten, die sich gerade vorgestellt haben, dann befassen werden. Gut, das sehe ich nicht. Gut, dann die erste Frage, sehr gut. Der Lupino hat sie, dann bitte Lupino. Ja, hallo erstmal an Universalist. Du hast gerade gesagt, dass du deine IT-Kenntnisse halt in den Vorstand einbringen möchtest, beziehungsweise generell in der Partei einbringen möchtest. Ich hatte das letzte Mal schon die Frage gestellt, warum du, also was dich daran hindert, das vorher zu machen. Was hast du denn bisher gemacht in der Hinsicht in der Partei in Sachsen? In der Partei in Sachsen? Naja, auf die Frage bin ich jetzt... Nee, direkt vorbereitet. Also ich habe auf allen Ebenen mitgearbeitet, hauptsächlich halt auf der Straße, ansonsten im Wiki, im Mumble, im Liquid Feedback. Sorry, es ist nie einfach zu beantworten. Warum ich das im Vorstand machen will, ist einfach, weil ich halt gern möchte, dass das im Vorstand ausreichend Mitglieder vertreten sind, die den entsprechenden Überblick über Computerthemen haben, die das nicht bloß nutzen, sondern die auch wissen, wie man wie IT-Infrastruktur geschaffen wird, wie was alles dafür notwendig ist, um unsere Online-Werkzeuge einzurichten, wie die administriert werden, wie das funktioniert. Denn die meisten Kandidaten sind zwar dafür, aber ihnen fehlt halt der Einblick in den technischen Hintergrund. Darf ich da nochmal nachfragen? Ja, immer. Was war das denn? Was ich jetzt fragen wollte, genau, wenn du nichts in den Vorstand... So, mach. Ich habe mal den Georg stumm gestellt. Ah, dankeschön. Wenn du nicht in den Vorstand gewählt werden solltest, also immer noch an Universalist gerichtet, würdest du das trotzdem machen? Also zum Beispiel im Rahmen einer Beauftragung oder sowas? Ja, sicherlich. Also ich habe jetzt schon ein paar Beauftragungen, also zum Beispiel für das Blog der Neustadt Piraten. Aber ich sehe halt den Vorteil im als Vorstand wäre es mir natürlich wesentlich einfacher möglich, Aufgaben zu delegieren, denn das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass eben auch kompetent delegiert werden kann. Also nicht bloß jemand zu finden, der sagt, ich mache das, sondern auch gucken zu können, wer kann das wirklich machen und dem restlichen Vorstand dann entsprechend fundierte Empfehlungen zu geben. Ah, okay, dankeschön. Okay, dann muss ich mal kurz einmal den Georg fragen, also ich schalte ihn mal kurz frei, ob er für ein Amt kandidieren möchte. Wenn nicht, dann muss ich dich stumm lassen, dann muss man mein Chat schreiben irgendwas, ansonsten müssen wir das mit deiner Technik jetzt hinkriegen. Hallo, hört man mich? Ja, dich hört man. Es gibt eine Rückkopplung. Ich muss auf die Alt-Taste drücken. Okay. Ja, ich würde, wenn der Vorstand erweitert wird, würde ich für die politische... Du hast... Also dich versteht man gerade nicht. Versteht man mich jetzt besser? Ja, rede. Ich würde mich für die politische Geschäftsführung interessieren, falls der Vorstand erweitert wird. Gut. Der steht zurzeit nicht, also wir grillen zurzeit keinen politischen Geschäftsführer, aber es ist gut zu wissen. Am besten legst du dir eine Wiki-Seite zu und dann wirst du dazu befragt oder am Arm. Oder später, wenn wir hier nach 10 Uhr noch Zeit haben, kannst du dich gerne den Fragen stellen. Ansonsten würde ich nach unserem Zeitplan vorgehen. Oder was hast du gesagt, Flo? Florange. Ach, bist nur auf den Knopf gekommen. Ja, ich bin auf den Knopf. Ja, das wäre mein Vorschlag. Und da du Rückkopplung hast, habe ich dich mal jetzt wieder stumm geschaltet. Du müsstest unter Konfiguration, Einstellung, Push-to-Talk einstellen einmal vielleicht. Das wäre ganz gut. Gut, dann die nächste Frage gebe ich mal weiter an Dightpunk, bitte. Ja, zwei Fragen, die ich einfach mal so in die Runde stellen würde, weil ganz viele von uns haben jetzt einen Computer- und Technik-Hintergrund, ganz wenige von uns haben einen, ich nenne das jetzt mal pädagogischen Hintergrund, weil die Entwicklung der Partei ist ja doch deutlich weg von einer Technokraten-Computerkinderpartei hin zu einer normalen Partei. Und da sehe ich jetzt weniger das Problem, dass wir die Tools, die wir haben, nicht effektiv einsetzen, sondern dass wir die Piraten, die für die das nicht ihre natürliche Lebensumgebung ist, um das jetzt mal so zu sagen, nicht heranführen. Und da würde mich von den anderen Kandidaten interessieren, was würden Sie denn, oder wie stellen Sie sich vor, da irgendwie zweite Frage ist mir gerade entfallen. So, ach ja, genau. Zweite Frage war irgendwie, welche der Kandidaten sich denn welche anderen Positionen vorstellen könnten, wenn sie, wenn der Vorstand erweitert wird. Also so zum Beispiel könnte ich mir durchaus auch vorstellen, für einen politischen Geschäftsführer zu kandidieren. Die Frage an die Runde, ist es an einen bestimmten Kandidaten jetzt? Soll ich einfach... Die beide Fragen direkt an die ganze Runde, bitte. Gut, dann fangen wir erstmal mal an mit Florange. Jo, also die erste Frage mit den Tools, also ich selber bin ja auch netzaffiner schon, aber eben kein großer technikbegabter Mensch, zumindest, also vielleicht begabt schon, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir mehr Workshops machen in die Richtung. Im KV Dresden haben wir jetzt beschlossen letzte Woche, dass wir jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr einen Workshop zu den Piratenmedien machen und dort auch gezielt die Neupiraten einladen und da gerne auch jeden anderen Bürger. Finde ich ganz wichtig, um auch eben diese Barrieren abzubauen. Stichwort Mumble und so weiter. Viele Leute denken, wissen gar nicht, wie einfach das ist. Und dabei muss man es noch einmal zeigen. Und ich denke, sowas muss, also ich weiß, ich halte nicht so viel davon, dass der LV selber solche Workshops anbietet, sondern wenn, dann in Kooperation mit den KVs, weil die sind näher an der Basis logischerweise. Das fände ich eine gute Lösung. Das ist die Antwort auf auf die erste Frage. Und die zweite Frage war mit den anderen Posten. Genau. Naja, ich kandidiere auch für den Vorsitz, jetzt neben dem Beisitz. Und falls der Vorstand erweitert wird, ja gut, dann könnte ich mir sicherlich auch den Stelf dann auch vorstellen, weil es halt eben auch ein generalistisches Amt ist, ne? Also mir geht es halt um dieses generalistische Ansatz dahinter. Okay, dann Christian, also Universalist, Entschuldigung. Ja, also Die Piratentool-Schulung ist noch für mich ein wichtiges Thema. Voraussichtlich bin ich da auch dabei. Ich habe in der Vergangenheit auch schon das befürwortet und selber auch schon Leute an die Tools herangeführt. Ich denke, wichtig ist halt, Angebote zu machen, die ansprechend sind, die auch angenommen werden können. Das heißt, daran zu arbeiten, den Zugang einfacher zu machen, den Generalsekretär dabei zu unterstützen, gegebenenfalls Zugänge zu legen und die Mitglieder zu benachrichtigen. Und eine wichtige Aufgabe ist auch dafür zu sorgen, dass unsere Tools halt stetig verbessert werden. Das heißt zum Beispiel, dass das Sachsen Liquid eben aktualisiert wird oder eben den Bedürfnissen angepasst wird, was im Moment halt nie schnell genug passiert. Und ich denke, als Vorstand könnte ich da besser dafür sorgen als jetzt als Basismitglied. Ansonsten für andere Ämter möchte ich mich nicht bewerben, weil ich weder in der allerersten Reihe stehen will als Vorstand oder Generalsekretär, noch Interesse dran habe. Und ich sehe mich halt eher als Generalist, der den Vorstand so unterstützt, wie ich es halt geschildert habe. Gut, Vogtländer? Ja, also ich zähle ja zu der älteren Generation jetzt von euch. Bei uns war es halt so, dass hier im KV einer sich mit den Medien auskannte, wie man die Piratenmedien nutzt. Ich habe mir das dann halt selber beibringen müssen und habe dann in einem anderen KV, also nicht KV, in Zwickau dann halt eine Schulung auch mitgemacht und dann sehe da halt schon die Notwendigkeit, dass wir unseren Mitgliedern das auch ermöglichen, dass sie die Piratenmedien ordentlich nutzen können und wir dort Schulungen anbieten sollten. Ob das jetzt nur vom LV organisiert wird oder vom KV, das ist ja nur erstmal egal, aber wir sollten halt schon dafür sorgen, dass die Basis die Medien auch nutzen kann. Und da gibt es besonders in unserer Gegend hier halt viele Nachholbedarf. Zur zweiten Frage. Beisitzer soll es schon sein. Stellvertreter, ja, okay, aber sonst möchte ich eigentlich nichts anderes machen. Okay, Daipunk, willst du deine Frage selbst beantworten an dich? Ich dachte, das hätte ich gemacht. Also das mit den Schulungen, was hier schon wiederholt gemacht wurde, als Aufgabe der Kreisverbände, das Pushen, irgendwie Material erarbeiten, weil es gibt ja auch schon Material aus anderen Landes- und Kreisverbänden, das halt auf Sachsen anpassen. Das hatte ich vor einem Jahr schon mal gemacht. Das ist dann sozusagen in der alltäglichen Vorstandsarbeit untergegangen. Es wäre aber auf jeden Fall ein Projekt, das man nächstes Jahr dringend angehen sollte. Wie gesagt, irgendwie, ich kann mir durchaus vorstellen, als parlamentarischer Geschäftsführer, nicht als politischer Geschäftsführer zu kandidieren. Gut, dann hätte ich jetzt noch eine Frage, und zwar, das ist einfach nur zur Überbrückung, weil es auf der Redeliste noch leer ist. Und zwar wäre die Frage, es wurde ja schon beim letzten Mal oft angesprochen, dass man jetzt so Real-Life-Landesvorstandsbesprechungen machen möchte, einmal im Monat oder so, versuchen jedenfalls. Wie sieht das denn aus mit eurer Zeit und Mobilität? Also ich denke da gerade jetzt an die Caro, die in Görlitz wohnt, oder jetzt den Vogtland Müller, der jetzt in Vogtland ist. Ob das für die so einfach ist, mal einmal im Monat mal durchs Land zu fahren, sich für eine, ich sag mal so, 2 Stunden oder sowas durch das Land zu fahren, dann eine Sitzung, was weiß ich, 2 Stunden zu machen, um dann wieder nach Hause zu fahren. Und die Frage geht jetzt zuerst an Universalist. Wie sieht das aus mit Zeit und Mobilität? Ja, also ich habe Zeit und mobil genug bin ich auch. Von daher sehe ich da keine großen Probleme. Vogtländer? Zeit ist kein Ding, Bereitschaft besteht auch, Mobilität ist gegeben. Es sollte halt nur nicht zu spontan sein, also es sollte planbar sein. Dann bin ich auch bereit, bis ans andere Ende von Sachsen zu fahren, kein Ding. Dietpunk? Dietpunk? Kleinen Augenblick. Kannst du jemand vorziehen? Ich habe hier gerade Netzwerkprobleme. Florange? Yep. Ja, Zeit auf jeden Fall. Hab's ja Montag schon gesagt. Okay, hört ihr mich? Ja, aber der Florange redet jetzt. Hallo? Wir hören dich. Okay, super. Ja, Florange hat gerade geredet. Ah, okay, das hatte ich nämlich nicht gehört, sorry. Okay, dann lasse ich den Florange ausreden und komm dann. Genau, bitte Florange. Jo, fangen wir nochmal an. Genau, Zeit ist gar kein Problem, habe ich ja Montag schon gesagt, dass ich hier die, also quasi 60, glaube ich, 60 Wochenstunden, so habe ich auf jeden Fall, ich habe viel Zeit. So, ich bin Student und solange es zumindest das Sachsen-Ticket noch gibt, was ja aktuell gerade leider nicht mehr so sicher ist, wegen den neuer Gesetzeslage bald, solange es das noch gibt, bin ich sehr mobil, ganz in Sachsen, weil ich halt mit dem Zug, zumindest mit der Regionalbahn, überall hinfahren kann. Notfalls, ich hätte auch zur Not noch Automobilität, aber das muss man ja nicht machen. Also ich bin auch sehr mobil. Und ich meine, von mir kommt die Idee ja mit den, also nicht von mir, aber ich habe die Idee jetzt quasi wieder aufgebracht und ich finde es halt wichtig, dass man sich einmal im Monat auch face-to-face sieht. Okay, danke. Und Dietpunk? Real-Life-Treffen, wenn wir die, da gibt es ja auch das Konzept sozusagen der also der ebenfalls monatlichen stattfindenden großen Plänen oder großen Stammtische kreisübergreifend, wenn man das zusammenziehen würde, also sozusagen erstmal 2 Stunden Nachgang großes Treffen, würde ich sagen, lohnt sich definitiv dafür, quer durch Sachsen zu fahren. Und ja, die Zeit habe ich. Ich würde allerdings mir die Fahrtkosten erstatten lassen. Also das ist einfach so eine Sache irgendwie. Ich stecke wahnsinnig viel Zeit in diese Partei. Ich stecke gerne auch Geld in diese Partei. Aber für solche Sachen, also so Fahrtkosten irgendwie, finde ich, das ist Aufgabe des, oder das muss sich dann der Landesvorstand, Landesverband leisten, das den Vorständen zu bezahlen. Okay, danke für die Antwort. Die Redeliste ist jetzt leer. Wenn jetzt keiner mehr Fragen hat an die Beisitzer, also ich erinnere nochmal ran, also 2 Leute werden zurzeit gewählt, wenn jetzt keine großen Satzungsänderungen gibt. Oh, da ist noch einer aufgepoppt. Sehr gut. Lupino, bitte. Ja, weil Flo das gerade gesagt hatte, wegen, würde sich seine Fahrkosten erstatten lassen, wie sehen die anderen das? Wie sehr würdet ihr dann solche Dinge vom Landesverband bezahlen lassen? Okay, Vogtländer? Nee, also das würde ich dann schon als mein Privatding sehen, weil ich möchte es ja gern tun, diese Aufgabe, und insofern würde ich das dann schon von mir aus bezahlt wissen wollen. Dietpunk? Da ist die Sache, dass ich da ganz gerne zumindest Beschlüsse hätte, dass die Fahrtkosten bezahlt werden. Weil selbst wenn wir die Fahrtkosten dann nicht in Anspruch nehmen und zurückspenden, ist das Geld, das wir für die Partei generieren. Also das ist zum Beispiel wie das, ich weiß ja nicht, wem von euch das Modell mit den Verpflegungspauschalen bekannt ist. Wenn wir für die Partei unterwegs sind, entsteht Anspruch auf Verpflegungspauschale. Ich glaube 24 Euro, wenn es ein ganzer Tag ist, und dann nochmal 20 Euro extra Übernachtungspauschale. Das sind Sachen, die man ja dann gerne regelmäßig alleine aus dem Grund irgendwie den Beschluss irgendwie das aus Landesverbandskasse zu zahlen irgendwie sehr sinnvoll, selbst wenn die Mitglieder des Vorstands das dann nicht in Anspruch nehmen, sondern halt spenden. Aber jeder Euro, den wir so spenden, irgendwie sind, glaube ich, nochmal 50 Cent vom Staat. Na, das Zurückspenden wäre ja dann eine super Sache. Gut, Florange? Ja, ich würde es auch nicht in Anspruch nehmen. Habe ich bisher auch nicht gemacht. Aber ich verstehe natürlich, wenn es Leute machen. Und Universalist? Ja, das ist bei mir ein bisschen unterschiedlich. Also momentan ist meine finanzielle Lage relativ gespannt. Das heißt, ich würde es gerne in Anspruch nehmen, dass ich die Fahrtkosten dann erstattet bekomme. Wenn es, so wie es in Aussicht steht, bald wieder, wenn ich wieder mehr Geld habe, würde ich dann auch die Variante mit dem Auslegen oder mit dem Fahrtkosten beantragen und zurückspenden bevorzugen. Reicht dir das als Info, Lupino? Ja, vielen Dank. Okay, gibt es dann noch weitere Fragen an die Beisitzer? Wenn es nämlich keine mehr gibt, dann würde ich nicht weitergehen zum nächsten Block. Doch, vielleicht hätte ich noch eine, wenn es noch... Ja, bitte. Also es gibt ja, also ist ja meistens, wird es ja so gemacht, dass die Beisitzer, also bis jetzt gibt es glaube ich bloß einer, aber wenn es mehrere gibt, dass sie bestimmte Aufgaben übernehmen. Welche Aufgaben würdet ihr euch denn dann annehmen? Gut, Dietpunk? Schwierig. Zurzeit ist meine Aufgabe ja sozusagen, das irgendwie zu machen, was abfällt, beziehungsweise was anfällt. Aufgaben in der Wahlkampfkoordination beziehungsweise im Wahlkampfmanagement für die Bundestagswahl. Florange? Ja, also ich bin ja auch Beisitzer in Dresden aktuell und hier mache ich quasi, also wir haben das auch definiert am Anfang mal, Vernetzung mache ich hier und quasi auch, also ich versuche schon, das war auch, steht glaube ich sogar in der Geschäftsordnung bei uns, quasi Programmatik sozusagen zu ermöglichen. Ne? Das heißt, Ähnliches würde ich auch als Beisitzer machen, beziehungsweise habe ich ja auch in der Wiki-Seite detailliert beschrieben, was so meine einzelnen Punkte sind und die würde ich auch als Beisitzer umsetzen wollen. Ne? Das ist ja relativ egal, Hauptsache die Punkte werden umgesetzt. Universalist? Könnte ich die Frage nochmal hören, bitte? Was würdest du als Beisitzer also machen? Welche Funktion? Ja, wie schon gesagt, würde ich mich gern um IT-Projekte kümmern. Das heißt, Basispiraten finden, die mithelfen können, beziehungsweise den Vorstand halt selbst aktiv unterstützen, sprich speziell den Generalsekretär und den Vorsitzenden, wenn er irgendwas zu kommunizieren hat und mich da zum Beispiel um Feinheiten kümmern, was Social Media, E-Mails, Wiki und Liquid Feedback betrifft. Vogtländer? Jo, also als Beisitzer würde ich gerne den Strukturberaten und den Kulturberaten abdecken wollen, weil wir, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt hatte, das am wichtigsten ist. Hast du Nachfragen, Lupino? Das letzte hätte ich gerne noch mal ein bisschen erläutert, also das von dem Vogtländer. Also was meinst du mit? Also was meinst du mit Kulturpiraten und so? Okay, also hört man mich? Ich höre man. Okay, also Strukturberat ist ja einer, der verantwortlich ist für die Erschließung neuer Gebiete und für die Förderung lokaler politischer Arbeit der Stammtische in den einzelnen Gebieten, sprich das Zusammenarbeiten, Zusammenleben der Basispiraten. Und der Kulturberat ist halt für die Ideenfindung, Organisation von Aktionen, halt jetzt auch wie der Tag der Sachsen, den wir jetzt gerade hatten und Ähnliches, oder für innerparteiliche Kulturangebote. Okay, ich denke, das hat jetzt einiges aufgeklärt. Dankeschön. Okay, gibt es noch weitere Fragen an die Beisitzer? Gut, das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Also wenn ihr später noch Zeit habt und wir noch Zeit übrig haben, was ich davon ausgehe, dann ist es so nett, wenn ihr noch da bleibt. Also bis 10 geht ja das Ganze. Dann gehe ich jetzt in den nächsten Block über und zwar Generalsekretäre. Da haben wir anwesend Marcel Ritschel, der Goodspeak und CHPE Christian Peters. Dann fange ich erstmal an mit Marcel, stellt sich kurz vor, 2 Minuten. Ja, ich bin der Marcel, zurzeit 28 Jahre jung. Zurzeit habe ich den Posten des Generalsekretärs im Kreisverband Dresden. Meine Motivation der Kandidatur war, dass ich das nicht gut finde, dass in der jetzigen Situation ein Beisitzer die Funktion des Generalsekretärs übernimmt und ich auch nicht möchte, dass Mitglieder halt bis zu 2 Wochen irgendwie auf ihre Mitgliedschaft warten. Jetzt hat der Christian Peters das übernommen, der macht das ja richtig gut und ich unterstütze ihn auf jeden Fall auch in seiner Kandidatur. Oh, was soll ich noch sagen? Fragt, was er wissen will. Okay, danke erstmal. Dann Christian, stellt sich bitte vor. Ja, hallo, ich bin Christian, ich bin 34 Jahre jung, bin im Moment Beisitzer im Landesvorstand, habe dem Thorsten mehr oder weniger die Arbeit abgenommen, bin also quasi der stellvertretende Generalsekretär zurzeit und meine Motivation zur Kandidatur war einfach, dass mir die Arbeit, wie ich finde, liegt, dass ich die Arbeit recht gut mache und ich habe mich jetzt auch so weit reingefuchst, dass ich sagen würde, ich würde sie auch gerne weitermachen und ausbauen. Okay, danke. Dann frage ich wieder an alle. Möchte noch irgendjemand jetzt spontan als sich hier befragen lassen und sich selbst vorstellen für eine Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs? Dann wäre es jetzt die Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, wir befassen uns mit den beiden Kandidaten dann. Okay, das sehe ich nicht. Dann dürfte sie jetzt befragen, was ihr gerne wissen möchtet. Und ich fange am besten mal mit einer Icebreaker-Frage an, damit alle schnell jetzt sich eine Frage ausdenken können. Und zwar habe ich eine ganz einfache Frage vorbereitet. Mich würde mal interessieren, wegen der Zusammensetzung des neuen Vorstandes, wie würdet ihr gerne die Troika aus Chemnitz, Leipzig und Dresden aufbrechen? Glaubt ihr, ein Vorstand mit ich sag mal, mehr Leuten aus vielleicht mehr ländlichen Gebieten, würde es gut sein oder schlecht oder so? Ja, Christian, bitte. Wir Piraten haben die schöne Eigenschaft, dass wir einfach nicht unbedingt immer durch die Gegend fahren müssen mit Bus und Bahn und CO2 erzeugen, sondern wir haben die technischen Mittel, dass wir also auch wunderbar Flächenpiraten einbinden können. Von daher finde ich das schon gar nicht schlecht, wenn der Vorstand vielleicht etwas größer ist. Allerdings kann man damit nicht verhindern, dass sich dort Leute positionieren aus den großen KVs. Meine Intention, oder worauf man achten sollte, aber das ist, muss der Schwarm mit seiner Schwarmintelligenz lösen, dass vielleicht nicht ganz so viele Vorstandsposten sich an einem Ort konzentrieren, aber ansonsten bin ich immer dankbar für jede Hand, die mit anpackt und habe von daher auch nichts dagegen, wenn ein paar mehr Leute im Vorstand aktiv sind. Okay, Marcel? Ja, also, was der Christian schon sagte, letztendlich entscheidet halt der Schwarm, wie er sich seinen Vorstand wünscht. Mein Traumvorstand wären halt 7 Leute aus 7 verschiedenen Gegenden, um halt einfach gerade in Sachsen, dass dieser Vorstand auch so ein bisschen halt wirklich aus aller Gegend kommt und somit auch, wie halt schon als Gensec halt Mitgliederverwaltung, dass man halt auch so halt die Stimmung aus den einzelnen Gegenden halt auch direkt mehr oder weniger aus erster Hand erfährt. Okay, danke. So, jetzt haben wir Fragen. Thomas, weiter bitte. Hallo, kann man mich verstehen, weil ich es ohne Mikro mache? Dich versteht man sehr gut. Okay, ich habe mal eine Frage an beide. Was unterscheidet euch und wo denkt ihr, was könnt ihr besser machen als der andere? Gut, Marcel? wo wir uns entscheiden? Ja, keine Ahnung. Alter, Aussehen. Nee, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es besser machen kann wie der Christian. Keine Ahnung, ich habe ja schon gesagt, ich bin halt auch sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Vor meiner Kandidatur war das ja auch so, dass der Christian noch nicht kandidiert hatte. Und hätte der Christian seine Kandidatur 1-2 Tage vorher bekannt gegeben, dann würde ich gar nicht kandidieren, weil ich halt echt voll zufrieden mit der Arbeit bin. Und wenn ich gewählt werde, werde ich halt gucken, dass ich mir Tipps und Tricks vom Christian hole, damit die sich diese Arbeit halt in dem Niveau weiterführen kann. Okay, Christian? Tja, was unterscheidet mich von Marcel? Ja, Aussehen und vielleicht ein paar Tage mehr Lebenserfahrung. Eventuell noch mein norddeutsches, ruhiges Gemüt, was mich nicht ganz so schnell in Hektik verfallen lässt. Ansonsten würde ich sagen, rein fachlich würde ich mich da, denke ich, nicht oder arbeitstechnisch vom Marcel unterscheiden. Mit Marcel habe ich bis jetzt immer sehr, sehr angenehm zusammengearbeitet. Das hat geklappt und ich habe mich auch über die Kandidatur gefreut, dass er kandidiert, und sollte er gewinnen, werde ich ihm sofort mein Schwert geben. Hast du noch Nachfragen, Thomas? Nein, danke. Ich bin sehr zufrieden und freue mich, dass man, wie Sie sagen, so gut miteinander umgeht. Okay, danke. Dann Deitmann, bitte. Ja, und zwar irgendwie die Frage, ob die Kandidaten auch andere Erfahrungen in Verwaltung der Piratenpartei. Christian? Florian, kannst du nochmal die Frage stellen? Du bist hier bei mir abgehackt angekommen. Habt ihr außerhalb der Piratenpartei bereits andere Erfahrungen in Verwaltungstätigkeiten? Also irgendetwas, auf das ihr zurückgreifen könnt? Sagen wir mal so, ich bin selbstständig, muss daher meine Buchführung selber schmeißen. Ansonsten kann ich daraus zehren, dass ich bei der Bundeswehr, das ist ja nun auch schon ein paar Jahrhunderte fast her, Personalsachbearbeiter war und dort auch den Umgang halt mit persönlichen Daten und Datenschutzgesetzen und Normen gelernt habe. Marcel? Ja, also ich habe keinerlei Erfahrung davon. Ich habe, sagen wir mal, in Anführungszeichen meine Liebe zur Verwaltung erst durch die Piraten kennengelernt und halt da auch erst meine Erfahrungen gesammelt. Vorher habe ich, kann auf keine weiteren Erfahrungen zurückgreifen. Okay, hast du noch Nachfragen, Deitpunk? Nein. Okay, gibt es weitere Fragen an die Gen 6? Eine Frage an die beiden Gen 6. Würdet ihr auch Beisitzer machen wollen? Marcel? Nein, ich kandidiere nur für den Posten des Gen 6. Und Christian? Ich schließe mich da dem Marcel an. Ich werde diesmal nicht als Beisitzer kandidieren. Da kandidieren genug interessante, wollte ich gerade sagen, interessante Menschen, aber genug Piraten. Und ich werde, also habe mich entschieden, entweder ganz oder gar nicht. Okay, danke. Weitere Fragen an die Gen 6? Ja, ich habe jetzt nur meinen Namen nicht in die Rednerliste geschrieben. Ja, leg los. Und zwar an den Christian. Was ist was ist deiner Ansicht nach im letzten Jahr schiefgelaufen? Und meinst du, du könntest das dieses Jahr anders machen oder besser? Oder gibt es da solche Sachen? Welche fallen dir da jetzt spontan ein? Oh ja, da fällt mir einiges ein. Also schiefgelaufen ist zum Beispiel die ganze Aufnahmeprozedur nach dem Wahlerfolg in Berlin. Das haben wir so richtig schön verkackt. Durchaus die ganze Kommunikationskette von der Antragsabgabe eines Mitgliedsantrags, bis das dann über die LGS gelaufen ist, bis hin zum Gensec oder dann zu mir. Das hatte so ein bisschen was von stiller Post. Auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass wir halt also diesen Umstieg der beiden Verwaltungssoftware oder diese Verwaltungssoftware ist also auch sehr schwierig verlaufen. Ich kämpfe heute immer noch gegen Karteileichen, verschobene Datensätze. Ja, da sind E-Mail-Adressen bei Leuten eingetragen, die da gar nicht hingehören. Das ist also eine schöne Sisyphus-Arbeit. Ja, vom Gesamtvorstand würde ich sagen, hätte man vielleicht auf die, sag ich jetzt mal, innere Führung ein bisschen achten können. Ich betrachte es ja immer noch so quasi als persönlichen Verlust, diese ganze Vogtland-Geschichte, weil da besser raufgucken können, da hätte man vielleicht im Vorrein auch schon reingrätschen können in die ganze Geschichte, aber das ist halt auch teilweise unterblieben, weil wir mit Arbeit zugeschüttet wurden und manchmal nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Und glaubst du, dass du das jetzt, also dass es in der nächsten Amtszeit besser wird? Ja, dank der neuen Verwaltungssoftware, die jetzt auch eingeführt wird, wird also das Thema Mitgliederaufnahme extrem beschleunigt werden. Unter anderem werde ich mich auch dafür einsetzen, dass wir die Mitgliedsanträge online entgegennehmen können, also ein System, das macht, dass also die Seite dann schneller läuft. Ich werde mich auch dafür einsetzen, was auch eigentlich in der Jobbeschreibung des Gen 6 ist, dass also die Lastverteilung stattfindet. Dazu werde ich mir also die Gen 6 der KV schnappen, unter anderem, um die Arbeit auf die Schultern zu verteilen, so dass sich der Landesvorstand also wirklich um seine Arbeit kümmern kann und nicht dann irgendwann mehr oder weniger nur noch reagieren kann auf irgendwelche Vorkommnisse, sondern wirklich auch mal agieren kann. Gut, vielen Dank. Gut, ich hätte dann auch noch mal eine Frage. Und zwar bezieht es sich das auch aus Vogtland? Also, dass man da irgendwie ein halbes Jahr später erst herausfindet, dass da irgendwie Kassenprüfer irgendwie mit zum Vorstand gezählt werden oder dass irgendwelche keine Vorstandsprotokolle irgendwie zu finden sind über irgendwelche Beschlüsse. Das ist natürlich schon nicht so gut gelaufen, dass man sowas erst ein halbes Jahr später findet. Und da gibt es natürlich auch einige KVs, wo man fragt, gibt es da überhaupt, treffen sich überhaupt da die Vorstände, gibt es überhaupt Protokolle dazu? Wie kann man das denn in Zukunft irgendwie verhindern? Also die Frage geht zuerst an Marcel jetzt. Oh, sorry, gerade eben, ich habe gerade eben nicht aufgepasst. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Tut mir leid. Ja, das bezieht sich einmal auf das Vogtland und auch über auf andere Kreisverbände, wo man nicht weiß, wo es wahrscheinlich keine Protokolle von den Vorstandstreffen gibt und dann erst ein halbes Jahr später herausfindet, oh, die haben sich ja gar nicht getroffen oder die machen das total falsch oder anders, als man es hätte machen müssen. Wie kann man dann sowas in Zukunft verhindern? Ja, indem man vielleicht explizit darauf achtet, dass die Protokolle ins Wiki kommen und wenn man sich halt dort nicht trifft, na, das ist eine gute Frage. Ich bin halt gegen irgendwie Zwänge und Befehle von oben. Ah, das ist... Man könnte, keine Ahnung, ich würde vielleicht dann halt alle zwei Tage mal nett und höflich per Vorstandsmail anfragen, wann das nächste Vorstandstreffen ist und in dem Sinne dann halt den ein bisschen auf die Füße treten. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie nicht so ein Fan von hier, ihr müsst euch jetzt nächste Woche auf jeden Fall treffen, ansonsten gibt's Haue vom Vorstand. Ja. Versuchen mit denen in Dialog zu treten, mit denen zu reden und versuchen herauszufinden, wo denn nun das Problem liegt, warum sie sich halt nicht so treffen, und das wäre halt, glaube ich, mein erster Schritt. Christian? Also, ich will mal vorneweg schieben, dass ich kein Anhänger dieser Kill All the Small KVs Geschichte bin. Also, was ich ganz klar herausstreichen möchte, ist, dass die Vorstandsämter in den KVs keine Dekorationen sind, sondern ich werde mir werde anfangen, mir diese Leute zu schnappen und zur Mitarbeit zu bewegen. Wie gesagt, speziell habe ich es hier auf die Gen 6 und auch auf die Schatzmeister abgesehen. Wichtig ist, wenn wir fordern, müssen wir auch fördern. Das heißt also, wenn es Leute gibt, die unsere Arbeitsweise noch nicht kennen oder noch nicht ganz verstanden haben, müssen wir sie einweisen in unsere Arbeitsweise. Wir müssen mit ihnen kommunizieren. Dazu dienen die Treffen Landesvorstand, Kreisvorstand. Und das hatte ich schon mal nach einem dieser Vorstandstreffen in den Raum geworfen, dass man mal anfängt, sowas wie die virtuelle Marina auch für Sachsen aufzubauen, wo sich die Verwalter auch mal treffen und auch mal über einen kurzen Dienstweg mal miteinander reden wollen. Ich bin auch kein Feind von direkten Anordnungen von oben. Ich finde das nicht so gut, aber wenn es notwendig wird, wird es notwendig und dann muss es mal gemacht werden. Okay, danke. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Gen 6. Gut, das sehe ich nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen weiter zum nächsten Block. Dann gehen wir zum Block der Schatzmeister. Und wie ich das richtig sehe, ist nur der Daniel Riebe da. Das ist auch gut so. Dann gebe ich erstmal dem Daniel Riebe bevorzugten Sprecher. Das ist gut so, ich weiß es nicht. Und ja, Daniel, stell dich bitte vor. 2 Minuten für dich. Ja, hi, ich bin der Daniel, ich bin 25, kandidiere als Schatzmeister, nachdem ich jetzt ein Jahr lang Schatzmeister im KV Dresden war. Und freue mich auf eure Fragen. Gut, Thomas, bitte. Ja, ich hätte gern mal gewusst, wie stehst du dazu, wenn die Kreisverbände in Sachsen flächendeckend sich konstituieren wollen und wir haben zum Beispiel nur 10 Aktive in dem Kreisverband? Ja, das leidige Thema. Wie ich auch im Vorfeld von anderen Kreis- und Ortsverbandsgründungen gesagt habe, sehe ich das aus der Verwaltungsperspektive sehr kritisch. Aus dem einfachen Grund, da wir Piraten ja gesagt haben, wir sind angetreten, um mit den alten Strukturen zu brechen und nur das zu nutzen, was uns hilft, unsere Parteiarbeit zu leisten. Und unsere Vorstände ja angeblich alle nur verwaltend tätig sind und die Basis repräsentieren sollen. Und das sehe ich halt bei einem Kreisverband zum Beispiel, der nur 10 Mitglieder hat, nicht gegeben, weil die Kosten einfach bei weitem, also für Rechenschaftsbericht und dann die Struktur, du brauchst wieder einen Vorstand, du brauchst wieder ein Konto, solche Dinge. Ich sehe den Kosten-Nutzen-Ertrag da einfach nicht. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber als Schatzmeister kann ich auch da nur maximal, sag ich mal, drüber reden und das sagen bei einer potenziellen Aufstellungsversammlung, nicht Aufstellungsversammlung, Gründungsversammlung. Verhindern kann ich das ja eh nicht und werde ich auch nicht tun. Aber ich werde auf jeden Fall meine Meinung auch dann bei solchen Veranstaltungen wieder kundtun. Hast du Nachfragen, Thomas? Ja, siehst du es nicht vielleicht auch, oder was hältst du von dem Argument, dass das vielleicht nur ein temporäres Problem ist und haben nicht die jetzigen vergangenen Beispiele doch eigentlich gezeigt, dass Hoffnung auf Besserung ist und dass wir damit langfristig vielleicht doch besser fahren? Naja, also was ich von unserer Basis fordere, ist, dass sie prinzipiell überhaupt erstmal versucht, zum Beispiel durch eine Crewgründung oder durch die Erstellung ähnlicher Strukturen, aber ohne diesen ganzen Vorstandsfu, versucht halt Mitglieder zu werben, versucht Aktionen zu organisieren und solche Dinge. Dazu braucht man ja nicht zwangsweise immer einen Vorstand. Ja, man kann dann auch beim Landesvorstand ein Regionalbudget oder was auch immer beantragen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um Aktionen innerhalb der Piratenpartei zu leisten. Ja? Also es gibt ja ganze Landesverbände, die ausschließlich über Squads und Crews organisiert sind. Ich finde es da halt immer ein bisschen schwierig, mit 10 Mitgliedern zum Beispiel, das sowas zu starten. Ja? Also vor allem hat das halt auch immer so ein Geschmäckle, wenn da halt nur 10 Leute sitzen. Davon sind vielleicht 3 wieder miteinander verwandt. Finde ich halt schwierig. Okay, dann hätte ich meine Frage, und zwar, ja, Mitgliedsbeiträge. Was sind deine kreativen Ideen, die Geld einzutreiben von den Mitgliedern? Also dazu muss ich noch sagen, dass es prinzipiell 2 Strömungen in der, oder 3 oder 4 Strömungen sogar in der Partei gibt, wo einige Leute sagen, ja, nee, wir wollen grundsätzlich nicht mahnen, das hat sowas Verruchtes irgendwie, keine Ahnung. Dann gibt es Leute, die sind der Meinung, dass auch nicht zahlende Mitglieder wichtige Mitglieder der Partei sind. Und dann gibt es halt so Leute wie mich, die halt schon dahinterher sein sollten. Nicht nur aus Schatzmeistergründen, sondern einfach auch darum, weil ich sehe halt keinen Grund darin, warum man halt passive, nicht spendende, nicht zahlende Mitglieder braucht. Weil wozu ist man Mitglied in der Partei? Wie dem auch sei, meine Ideen dazu, ich hatte das letzte Mal schon angerissen, es gibt halt in Hessen die Mitgliedsaufnahme über Online-Formular und da ist es halt rechtlich noch notwendig, dass halt derjenige trotzdem noch eine Willensbekundung macht, weil er halt dann nichts unterschrieben und diese Willensbekundung wird dort dann halt so geleistet, dass halt derjenige, der Mitglied werden möchte, direkt halt seinen Mitgliedsbetrag auf das Konto selbstständig spenden muss. Und durch diese Zahlung wird dann halt sichergestellt, dass auch dann nach dieser Zahlung ist derjenige auch erst Mitglied. Und so würden wir schon mal sicherstellen in Sachsen, dass alle zukünftigen Mitglieder nicht nur Papiertiger werden, sondern auch wirklich auch mal zahlende Mitglieder werden. Was diese Summe an Karteileichen in Sachsen angeht, bin ich mir noch nicht sicher. Es gibt da zwei Varianten. Zum einen, in Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Genzec wird es wahrscheinlich sein, dass Menschen, die wirklich noch nie irgendetwas gezahlt haben, noch nie einen Beitrag, noch nie eine Spende, dass die vielleicht einmal die Chance kriegen, dies jetzt nachzuholen, aber dann aus der Partei quasi über den kleinen Dienstweg ausgeschlossen werden. Das liegt darin, dass in Sachsen die Verwaltung noch nicht so gut aufgestellt war die letzten 3 Jahre und es noch nirgendwo in den Kreisverbänden einen Vorstandsbeschluss über die Aufnahme von Mitgliedern gibt. Dementsprechend sind alle Mitglieder, wo dies nicht vorliegt, halt nur schwebend gültige Mitglieder. Ja, und ansonsten, also Mahnung, muss man halt mal schauen. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir das mit dem Lastschriftverfahren auf die Beine bringen. Also nachdem Sage endlich vollständig funktioniert und gebucht ist im Landesverband. Und wenn wir dann vielleicht, sag ich mal, so Februar, März nächsten Jahres die ersten Lastschrifteinzüge machen können, wird sich die Zahlungsmoral dann hoffentlich auch stark verbessern, weil dann ist es einfacher für die Leute, also durch nichts tun können sie trotzdem Mitglied bleiben, weil sie halt keinen Dauerauftrag einrichten müssen, sie müssen keine Überweisung machen und so weiter und so fort. Das hat halt einfach was Einfaches, wenn dann zukünftig einfach nur die Lastschrift gezogen wird. Okay, danke. Universalist, bitte. Mhm. Eine Frage an Daniel. Wie offen und transparent meinst du, kann zukünftig die Buchführung des Landesverbands gestaltet werden? Das heißt, zum Beispiel, kann jedes Mitglied zukünftig deiner Meinung nach sich eine Übersicht über die Ausgaben des Landesverbands zeitnah verschaffen? Das ist eine gute Frage, weil, wie wir alle wissen, Vorstände haben alle immer irgendwie viel zu tun, auch wenn ich nicht noch nebenher noch andere Sachen machen würde. Sage zu buchen ist eine richtige Buchhaltungssoftware mit auch möglichen Schnittstellen und ähnliches. Und das hat erstmal Priorität. So, es kostet aber Arbeit. Wenn ich das jetzt alles nochmal irgendwo ins Wiki oder ins Internet stelle, auf eine Website oder so ähnliches, kostet das nochmal Arbeit. Ich bin da schon in Gesprächen mit dem Chris Tempel, kennt ihr vielleicht von Twitter oder von den vom Tauwerk in Löbtau, bin ich schon mal im Gespräch gewesen, dass wir das vielleicht vereinfachen können, indem ich halt Exports aus Sage rausziehe, die aber dann, und das ist das große Problem bei dieser Veröffentlichung, die dann halt anonymisiert werden. Ja, weil ganz ehrlich, bei zum Beispiel 400 Kontobuchungen im Landesverband Sachsen, allein zwischen Juli, da habe ich keinen Bock, in 400 Zeilen jedes Mal rauszulöschen, wer hat das gespendet und was war das für eine Spende und ähnliches und das dann per Hand alles nachzutragen. Das halt irgendwie vereinfacht gehen. Und wenn das nicht mit Chris Tempel geht, dann geht es vielleicht mit einem Software-Tool von den Piraten NRW. Mit denen bin ich schon im Gespräch. Was vor allem aber auch in Richtung Transparenz geht für den Landesverband intern. Weil wir haben jetzt das kuriose Problem, dass durch die nicht vorhandene Verwaltungsinfrastruktur in Sachsen der Landesschatzmeister zwar die ganzen Mitgliedsbeiträge verbucht, aber die Kreisschatzmeister keine Ahnung haben, wer überhaupt bezahlt hat. Es sei denn, es werden halt irgendwelche Excel-Tabellen ausgetauscht. Zukünftig soll das halt anders werden. Da gibt es 2 verschiedene Varianten, die wir halt schon im Gespräch haben, also mit dem Generalsekretären, also mit dem Christian habe ich ja schon mal drüber geredet, entweder halt über ein Ticketsystem auch zukünftig, aber vor allem gibt es halt so ein Verwaltungstool von den Piraten NRW, wo man dann auch eine Schnittstelle zu einer Website machen kann, wo dann jedes Mitglied auch wirklich jedes Konto in Sachsen einsehen könnte und sehen kann, ob da eine Spende oder eine Auszahlung stattgefunden hat. Und sollten wir dieses Tool bekommen, dann freue ich mich da auch sehr drauf, weil es würde mir dann halt einiges an Arbeit ersparen. Vielleicht kurzes Nachwort von mir. Also ich würde das sehr gerne unterstützen. Mit dem Chris Tempel arbeite ich auch schon zusammen und das wäre auch ein Projekt, wo ich als Beisitzer gern aktiv dran mitarbeiten würde. Und das ist auch ein Vorteil, oder sehe ich auch als Vorteil, wenn ich Beisitzer wäre, dass ich dann halt quasi auch direkt eine Beauftragung oder eine Berechtigung hätte, diese Daten bearbeiten zu können. Gut. Beziehungsweise zu verarbeiten. Ich sehe die Frage als beantwortet. Dann Lupino, bitte. Jo, Daniel, du hast vor uns gesagt, dass du gerne den Leuten ein bisschen Druck machen willst, die in ihrem ganzen Leben noch nie gespendet oder Beitrag gezahlt haben. Wie siehst du das denn bei solchen Leuten, die anonym spenden? Also erstens habe ich nicht gesagt, dass ich Druck machen möchte, aber das höre ich mir dann nachher mal im Podcast nochmal an. Ich habe gesagt, dass, also, wie soll ich das sagen? Bei anonymen Spenden, dann was willst du mir damit sagen? Ich verstehe die Frage leider nicht, weil. Okay, ich präzisiere nochmal. Also Druck machen meine ich jetzt, was vorhin gesagt, man muss Leute irgendwie dazu bringen, dass die halt sich beteiligen, entweder indem sie bezahlen oder wie auch immer. Die Frage ist jetzt, wenn jetzt Leute in der Partei Mitglied sind, die zwar keinen Beitrag bezahlen und auch offen nicht spenden, dafür aber anonyme Spenden leisten, das heißt, die würden dann quasi als Kollateralschaden übrig bleiben, wenn du versuchst, Leute irgendwie, naja, bestrafen, will ich nicht sagen, aber wenn du Leuten irgendwie nahe kommen willst, die nicht bezahlen, auf die eine oder andere Weise. Denkst du, dass das ein Problem wäre? Also mir gegenüber, wenn jemand spendet, kann er ja gar nicht anonym spenden. Also vor allem über Banküberweisung nicht. Ich weiß immer, wer mir gespendet hat. Okay, gut. Also deshalb verstehe ich, also ich verstehe die Frage nach wie vor leider nicht. Also ich kann mir Situationen vorstellen, wo irgendwer über Mittelsmänner oder was auch immer anonym was spenden oder keine Ahnung, von mir aus auch über PayPal dann irgendwann, wenn wir wieder da einen Account haben oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Es gibt da sicherlich Varianten, auch anonym zu spenden. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal mit diesen Bitcoins, keine Ahnung. Aber ja, das ist dann nicht so leicht zurechenbar und ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich ein Kollateralschaden ist oder nicht, weil Mitglieder, die nicht im Namen an uns spenden, bringen uns auch nicht sehr viel. Ja, also wenn ein anonymes, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, das muss ich gerne nochmal nachschlagen, soviel ich weiß, werden über die Parteienfinanzierung nur solche Spenden bis zu einem Deckelbetrag verdoppelt, die beziehungsweise bestimmter Prozentsatz draufgezahlt. Ich glaube, 90% oder 80% waren das, glaube ich. Nur solche werden verdoppelt, die namentlich genannt sind als Mitglieder oder überhaupt namentlich gespendet haben. Aber das müsste ich nochmal nachschauen. Gut, dann habe ich dich wahrscheinlich vorhin falsch verstanden. Ich habe das so aufgefasst, als ob du Leute, die zwar irgendwann mal einen Mitgliedsantrag ausgefüllt haben, den abgegeben haben, aber dann nie irgendwie einen Beitrag bezahlt haben oder gespendet haben, dass du die in irgendeiner Art und Weise abstrafen möchtest. Das habe ich so gehört. Ja, was heißt abstrafen? Diese Menschen sind keine Mitglieder, weil sie haben außer diesem Papierstück sind die nie aufgenommen worden in die Partei. Also es ist halt einfach so eine Art, so ein Verwaltungsakt, der nie begangen wurde. Es hat noch nie ein Vorstand gesagt, hey, du bist Mitglied. Deshalb kann man das, also kann man das halt lösen. Also wir haben ja halt Karteileichen, ja. Was machen wir mit diesen Karteileichen? Wir können die anschreiben und können die fragen, hey, müssen nicht doch mal einen Mitgliedsbeitrag zahlen? Ansonsten würden wir dir nahelegen, vielleicht auszutreten. Denn was ist sonst die Funktion von von einem Mitglied, das nicht als solches agiert, nicht zahlt, nicht stimmberechtigt ist? Was sollen wir mit so einem Mitglied? Das ist ein Problem, was du mit unseren derzeitigen Strukturen hast und Wege mit den Mitgliedern. Sehe ich das richtig? Weil also laut Satzung und so weiter sind es ja Mitglieder, auch wenn sie nicht bezahlen. Oder verstehe ich das gerade falsch? Ja, sie sind schwebende Mitglieder quasi. Also die Mitgliedschaft ist noch nicht so vollständig quasi so. Ein Problem ist es deshalb, weil es halt in unseren Datenbanken und wir sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, wir wollen so wenig Daten wie möglich nachhalten, aber die vermüllen halt unsere Datenbank. So, und es gibt halt durchaus berechtigtes Interesse, allein schon wegen der Zahlerquote, ja, diese Mitglieder aus der Datenbank zu entfernen irgendwann. Gut, okay, danke. Gibt es weitere Fragen an Daniel? Okay, das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich bei dir, Daniel. Dann kommen wir zum nächsten Block. Und zwar Kandidaten für den Vorsitz, zurzeit Florange, die Jihan und der Notar. Und ja, alle nochmal 2 Minuten, kurz zur Vorstellung. Florange, bitte. Yep. Also, genau. Ich kandidiere für den Vorsitz und den Beisitz, wie vorhin schon mal gesagt. Und ich habe im Wiki so ein quasi eine Art Punkte, viele Punkte aufgelistet, was mir wichtig ist, was wir hier umsetzen sollten in Sachsen. Das ist grob wieder in 5 Themenbereiche. Erstens interne Vernetzung verbessern. Darunter fällt zum Beispiel, dass wir auch vorhin schon erwähnt hatten, dass wir den Real-Life-Vorstandssitzungen machen sollten. Ab und zu, weil hier meiner Meinung nach Face-to-Face ganz wichtig ist. Kommt dazu, dass wir, da war auch die Idee von Flo vorhin, eventuell einen jährlichen, einen monatlichen Stammtisch machen. Sachsencamp, diese ganzen Geschichten gehören bei interner Vernetzung dazu. Also wichtig, grundlegend ist, das Kreisdenken zu überwinden, dass wir uns öfter mal als Piraten Sachsen verstehen, als dass wir alle zusammengehören. Ich fand zum Beispiel den LPT in Döbeln, auch wenn es da jetzt vielleicht nicht so gemütlich war, ganz cool, weil da waren 60 sächsische Piraten und wir haben uns in dem Moment als sächsische Piraten verstanden. Genauso wie auch das Sachsencamp. Ansonsten ist man halt oft nur in seinem kleinen Kreisverband und dann hört man halt oft oder man merkt halt oft, dass die Leute halt nur denken, jetzt hier Dresden oder Leipzig oder Chemnitz und so weiter. Deswegen fände ich es wichtig zur internen Vernetzung, dass wir dadurch auch eine stärkere Zusammenkunft erhalten. Dazu gehört zum Beispiel auch, Mitglieder wieder zu reaktivieren und vor allem ganz wichtig auch, Mitglieder zu motivieren, die was tun. Also man müsste sich überlegen, ob man nicht irgendwas etablieren könnte wie eine Kultur der Anerkennung. Das heißt zum Beispiel, einen Flausch des Monats ausspricht für einen Piraten oder, keine Ahnung, ein kleines Geschenk macht oder privat oder über Spenden oder keine Ahnung. Also da muss man sich mal einiges überlegen, aber es liegen viele Ideen auf dem Tisch. Wichtig ist auch die externe Vernetzung mit unseren Nachbarverbänden, also Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Tschechien und Polen. Jetzt piratenintern, dann ist es aber auch wichtig, mit uns anderen Vereinen zu vernetzen, wie zum Beispiel Mehr Demokratie e.V., Transparency National, und natürlich auch den direkte und öffentliche Kommunikation mit unseren Konkurrenzparteien in Sachsen zu finden. Wichtig ist auch aktive Vermittlung. Das heißt, der Landesvorstand darf sich nicht in Konflikte reinziehen lassen. Er muss vermitteln tätig sein. Und hier ist auch eben wichtig, mit jedem das persönliche Gespräch zu suchen. Und ansonsten geht es mir auch darum, die Präsenz zu erhöhen durch die Teilnahme an Landtagssitzungen regelmäßig, Förderung von Liquid Feedback zur Programmarbeit, den Rahmen für Programmarbeit verbessern, frühzeitige Vorausplanung, 2-tägige Landesparteitage und so weiter und so fort. Steht alles auch noch auf meiner Wiki-Seite. Und ganz als abschließenden 5. Punkt ist das Thema Initiativtransparenz, ganz wichtig. Es wird ja immer viel über Hol- und Bringschuld diskutiert. In meinen Augen wurde in der letzten Zeit zu viel von Hohlschuld diskutiert. Ich finde, ein bisschen Bringschuld war da schon auch. Zum Beispiel eine regelmäßige zuverlässige Einladung und Protokoll verschicken zu den Landesvorstandssitzungen. Stichwort offenes Kassenbuch, was ja wir auch gerade mit Daniel besprochen hatten. Die Marina Sachsen. Ja, ich bin sofort fertig. Die Marina Sachsen Vorstände treffen soll auch Basisbeteiligung ermöglichen und zum Beispiel den Vorstandsblock finde ich auch sehr wichtig. Okay, danke. Dann Jihan, bitte. Hallo, es tut mir erstmal leid, dass ich so spät gekommen bin, es ging leider nicht eher. Also eigentlich kandidiere ich auch für den Beisitzer und hätte vorhin an sich schon mich vorstellen können. Entschuldigung. Also ich bin Caro, ich bin 31, komme aus Görlitz, bin eigentlich, also von beruflich Sicherheitsingenieur, also Ingenieur für Produktsicherheit. Bei den Piraten bin ich aktiv als Ersatzrichter am Landesschiedsgericht, als Koordinator der AG Bauen und Verkehr und Mitglied der Sachsenpresse. Und einige werden mich vermutlich auch kennen als Sitzungsleiter von verschiedenen Parteitagen, unter anderem den DPT. Mir sind besonders wichtig so ein paar Grundsätze, also so Stichwort Amtsverständnis. Also Landesvorstand, also ist mir besonders wichtig, das immer wieder zu betonen, ist der Dienst des Landesverbandes, sprich der Dienst. Auch wenn ich das jetzt weniger negativ meine, als ich das gerade formuliert habe. Weiterhin verstehe ich den Landesvorstand so ein bisschen als Moderator. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die sich zu Wort melden. Es gibt eine ganze Menge Leute, die dabei gelegentlich über die über die Stränge schlagen und es gibt vermutlich auch eine ganze Menge Leute, die sich dadurch irgendwie angegriffen oder zumindest verärgert fühlen. Und an der Stelle ist es mir wichtig, da ein bisschen moderierend einzugreifen und dann versuchen, in irgendeiner Art und Weise Wogen zu glätten, so gut es eben geht. Und weiterhin sehe ich den Landesvorstand als eine Art Inputgeber beziehungsweise als Sammelstelle für Inputs, in welche Richtung sich der Landesverband mal beschäftigen könnte oder sollte. Und als das Organ, das die ganze Sache eben auch ein bisschen steuert und koordiniert, wenn er zwar nicht inhaltlich mitarbeitet, aber eben halt die ganze Sache so ein bisschen antreibt. Es gibt so ein paar Sachen, die mir persönlich besonders wichtig sind. Das ist zum einen die inhaltliche Aufstellung, also Programmaufstellung im Hinblick auf die Landtagswahl im Jahr 2014 und auf die Kommunalwahlen, die ja auch anstehen. Also mir ist es wichtig, dann eben noch mehr Programm zu, oder noch eher dafür zu sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Programm haben, dass es wirklich ein fundiertes Programm ist, ein gutes Programm, umfassend und dass man jedem mal die Hand drücken kann, welche Fragen immer ihr habt, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest eine Meinung dazu haben. Was mir noch wichtig ist, ist Dialog mit dem Vorstand. Es gibt im aktuellen Vorstand ja eine ganze Reihe von Kritikpunkten. Ich will mich zu den Kritikpunkten selber nicht äußern. Ich kann es jetzt aus meiner Sicht nicht bestätigen. Ich möchte es aber auch nicht abstreiten. So oder so ist mir aber dran gelegen, dass der Vorstand mehr als ein Vorstand auftritt, der eben Ansprechpartner ist, der auch erreichbar ist und aktiv ist und auf Leute zugeht und das eben über verschiedene, auf verschiedenen Wegen. Also Florence hat jetzt schon ein paar Sachen angesprochen gehabt. Auch mir ist es wichtig, zum Beispiel auf den Stammtischen präsent zu sein. Man muss vielleicht nicht zwingend auf allen sein, aber dass man sich im Vorstand so ein bisschen regional aufteilt auch. Ich meine, Görlitz nach Plauen zu fahren dauert ein bisschen, würde ich wahrscheinlich auch machen. Dass man generell mal ein bisschen guckt, weswegen wird eigentlich dieser Kontakt zum Vorstand momentan als problematisch empfunden? Was kann man da irgendwie noch ein bisschen besser machen? Ja, alles, was in die Richtung geht, ist mir wichtig. Und der dritte Punkt, der mir am Herzen liegt, ist Pressearbeit. Also ich bin, wie gesagt, Mitglied der Sachsenpresse. Wir hatten, denke ich, jetzt in den letzten, zum letzten Landespressetreffen oder auch jetzt so im Vorfeld zum PPT eine ganz gute Grundlage geschaffen, was aber natürlich ausgebaut werden kann und auch noch verbessert werden kann. Und mich da noch ein bisschen reinzuhängen, das wäre jetzt so mein persönliches Anliegen. Okay, danke. Also hörst dich manchmal ein bisschen blechig und löchrig an. Also am besten deutlich sprechen, dann geht das schon irgendwie. Gut. Oh, Entschuldigung. Nee, ja, aber das war eben zum Beispiel sehr gut. Also, dann der Notar, Dr. Thomas Walter, bitte für dich. Ja, hallo. Ich versuche es etwas kürzer zu machen. Also, ich bin 55 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie ich es sehen möchte. Ich bin vom Beruf Notar und bin seit einem Jahr Mitglied, fast einem Jahr, und bin im Landesschiedsgericht zusammen mit der Caro, wo wir eigentlich auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich lege eben den Fokus darauf, dass wir jetzt im kommenden Jahr die Weichen stellen. Da geht es darum, dass die Botschaft der Piraten im Prinzip dann auch nach außen effektiver getragen wird. Und deswegen ist die Außendarstellung für die Partei wichtig. Ich denke zum Beispiel das, was der bisherige Landesvorstand mit dem Auftrag des Landesparteien das nicht gemacht hat, den sogenannten Z01, den Auftrag mit den anderen Parteien zu verhandeln, und das schon ab März. Sowas muss dringend nachgeholt werden und es muss auch ein basisdemokratischer Beschluss auch wirklich dann umgesetzt werden. Das ist also eines der Dinge, die mich auch im letzten Jahr etwas gestört haben. Und was mich dann auch veranlasst hat zu sagen, ich versuche hier vielleicht mal etwas besser zu machen. Und ich denke, wir haben hier einige Probleme in dem vergangenen Jahr gehabt und die können wir uns eigentlich im nächsten Jahr nicht mehr erlauben. Und zum anderen ist die innerparteiliche Situation auch nicht gerade sehr bestens. Und wir müssen auch schauen, dass wir auch insbesondere den ländlichen Bereich mitnehmen und nicht nur alles unter den drei großen Kreisverbänden mehr oder mehr laufen lassen. Wir müssen gucken, dass die Streitereien reduziert werden und dass wir da auch in den einzelnen Bereichen eher für Frieden sorgen. Ansonsten kann ich mich mit allen meinen Mitkonkurrenten grundsätzlich einverstanden erklären. Alles, was sie gesagt haben, ist richtig und ich stehe dem auch überhaupt nicht entgegen. Okay, danke, Thomas. So, unsere Rednerliste füllt sich, das ist gut. Fangen wir an mit Christian Peters. Ja, und zwar haben ja schon am Montag einige Kandidaten für den Vorsitz das Thema Real-Life-Treffen angesprochen, vor allen Dingen auch Real-Life-Vorstandssitzungen. Ich wollte nochmal an der Stelle fragen, was haltet ihr eigentlich von meiner vorhin getroffenen Aussage, dass es ein Vorteil der Piratenpartei ist, dass wir halt unsere Tools nutzen und eben nicht durch die Gegend fahren und so Zeit und Geld aufs Spiel setzen. Geht jetzt mal die Frage an alle drei Kandidaten. Flo, bitte. Ja, Christian, hast du auf jeden Fall recht. Also prinzipiell ist es so, dass wir diese Chance haben, die Dezentralität, vor allem auch in einem Flächenland wie Sachsen, zu leben, quasi uns zu vernetzen, auch ohne Real-Life-Treffen. Aber, und das darf man nicht vergessen, es geht über Internet, über sonst was, irgendwie, ich glaube, 90% der Informationen verloren. Das heißt, man kommuniziert zu großen Teilen über Blickkontakt, Mimik, Gestik und so weiter. Und ich kann mir nur so erklären, teilweise, dass es zu so großen Problemen hier auch im Landesverband kam, dass eben da viel an Informationen verloren gegangen ist. Und Vertrauen, Vertraulichkeit entsteht eben teilweise oder gar nicht über E-Mails, über Chatten und so weiter. Deswegen finde ich, dass wir zu der heutigen Situation ein bisschen mehr Real Life machen sollten. Wir werden ja trotzdem weiterhin überwiegend virtuell kommunizieren und eine Landesvorstandssitzung sollte auch maximal einmal im Monat in Real Life sein. Maximal. Jan? Ich muss mal ganz kurz korrigierend eingreifen. Es heißt Jihan, also nicht Jihan und auch nicht Jihad. Wäre mir wichtig. Entschuldigung. Kein Thema. Ja, es hat definitiv Vorteile, dass wir Tools haben wie Mumble, wie das Pad etc. Aber es hat sich doch irgendwie immer wieder gewiesen, dass viele Missverständnisse und auch viele Animositäten natürlich nicht entstehen, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist, was Florosch gerade schon gesagt hat, das geht halt eine ganze Menge an Kommunikation verloren, wenn man nur spricht und nicht sieht und auch keine Gestik interpretieren kann, keine Mimik. Insofern ist es natürlich schon ganz wichtig gelegen, mich dann nochmal sich real zu treffen und real auch Ansprechpartner zu sein. Zumal es ja auch nicht nur um die Sitzung geht, sondern es geht ja auch um das Drumherum gewissermaßen. Also wenn ich dann zu einer Sitzung fahre, dann oder zu einem Parteitag auch fahre oder zu irgendeiner Veranstaltung. Moment, ja, man versteht dich ganz schwer, also teilweise. Oh je. Ja, jetzt wieder gut. Okay, ich probier's mal so weiter. Ist ja so, wenn ich zu einer Veranstaltung fahre, dann habe ich nämlich die Veranstaltung selbst und auch einen Vorlauf und einen Nachlauf gewissermaßen noch. Und auch in dieser Zeit lässt sich halt relativ viel darüber sprechen. Und es lässt sich auch relativ gutes Klima herstellen in diesen Randzeiten, die es halt im Mumble einfach nicht gibt. Insofern ist natürlich, finde ich, sinnvolle Ergänzungen von solchen Online-Tools, wie wir sie jetzt hier eben nutzen, sind solche Realtreffen einfach. Da kommt einfach viel mehr Subtext mit rüber, wird viel mehr auf der Metaebene noch transportiert. Das muss man nicht immer machen, das ist richtig, das macht einen Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, aber als Hin- und Wieder-Event gewissermaßen halte ich schon für sinnvoll. Okay, also bei mir ist nicht so viel angekommen, muss ich sagen. Ich gehe erstmal weiter mit dem Notar und dann gucken wir mal weiter. Also Notar bitte. Also grundsätzlich die Idee der Real-Treffen finde ich gut, denn ich habe festgestellt, wenn man sich also persönlich in die Augen schaut und am Tisch sitzt und miteinander spricht, ist es konstruktiver und weniger missverständlich. Ich respektiere allerdings Probleme von etwaigen Vorstandsmitgliedern, wenn sie eben aus finanziellen Gründen oder wenn sie jetzt vielleicht zeitlich nicht dazu in der Lage sind, dass man dann sagt, okay, wir machen es vielleicht nicht oder nicht so häufig. Ich würde das vorbehalten, wie es die Mehrheit des Vorstandes sieht. Ich grundsätzlich würde es befürworten, aber wie gesagt, ich will niemanden zwingen. Okay, ich gebe nochmal die Möglichkeit für Jihan. Probier es nochmal. Ja, ich... Ist jetzt besser irgendwie? Ja, ich finde schon. Der hat wahrscheinlich gerade wieder mehr Bandbreite in meinem LTE. Bis zu welchem Teil hat das denn vorhin gehört? Überhaupt, wow, gib doch noch mal kurz wieder. Also ich weiß nicht. Okay, ich mach's jetzt mal kürzer. Also ich finde die dezentralen Treffen über Online-Tools an sich sehr hilfreich. Finde aber, dass Realtreffen schon deswegen sinnvoller sind, weil man da viel mehr Subtext mitbekommt. Also sei das Mimik, Gestik, sei das im Vor- und im Nachlauf, so Randgespräche, das funktioniert in Online-Tools einfach nicht so gut. Deswegen ergänzt sich beides und Realtreffen sind dann wieder durchaus sinnvoll und den Aufwand auch wert. Okay, danke. Dann Lupino. Jo, hallo, ich hätte mal eine Frage speziell an Thomas Walter. Wie viel Geld, und hier hätte ich gerne konkrete Zahlen, hast du bisher für eigene PR-Aktionen ausgegeben? Mal abgesehen von den 1500 Euro für deine Webseite, also für Fotos machen und so weiter und so fort. Die Frage habe ich bereits im Wiki beantwortet, dahingehend, dass ich die Gegenfrage gestellt habe, wo ist die Abgrenzung zwischen informationellem Selbstbestimmungsrecht und Transparenz, inwieweit es die Pflicht gibt. Und ich habe ausgesagt, ganz allgemein, das, was ich, weil auch die Relation zu Spenden angesprochen wurde, das, was ich gespendet habe, ist wesentlich mehr als das, was ich nach deiner Meinung nach für PR-Aktionen ausgegeben habe. Also meine Meinung steht nicht zur Debatte, ich hätte gerne trotzdem konkrete Zahlen gehört. Also dann stellst du dich gegen die Piratengrundsätze, schau bitte in den Piratenkodex hinein, unterscheide bitte zwischen notwendiger Transparenz und Privatsphäre. Ich denke schon, dass es da eine Berechtigung gibt, immerhin setzt du die Piraten hier für deine eigene PR ein. Nein, das ist falsch. Ich versuche, deswegen, weil ich in der Partei bin, ich versuche, die politischen Inhalte auch nach außen zu bringen und mehr tue ich nicht. Und ich denke, auch in Leipzig hat sich gezeigt, da ja, wo auch deine Kritik vielleicht hingeht, dass ich eigentlich eher genützt als geschadet habe der Partei. Bitte analysiert das mal genau, was passiert ist und wie das in der Öffentlichkeit angekommen ist. Okay, ich muss mal sagen, also das habe ich am Montag schon gesagt, also ich kann jetzt nicht immer darauf achten, ob eine Frage fair ist oder nicht fair ist, aber wenn ein Kandidat jetzt sagt, ich möchte die Frage nicht beantworten oder so, dann muss man das auch, denke ich mal, akzeptieren. Also so möchte ich das ja haben. Gut, wenn es okay ist, Lupino, würde ich mit zur nächsten Frage übergehen. Ist es okay? Ja, ist okay. Okay, dann Dietpunk bitte. Ja, meine Frage an die Kandidaten irgendwie bitte kürzer beantworten als die Frage, also in zwei Sätzen. Wo ist der Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei und was wollt ihr tun, um das Profil zu schärfen? Jihan. Ha, das ist eine Fangfrage. Das ist also aus meiner Sicht, und das ist kann, glaube ich, nur eine persönliche Antwort sein. Aus meiner Sicht ist es eben die Möglichkeit, von jetzt auf gleich herzugehen, zu sagen, ich möchte an diesem einen bestimmten arbeiten und es ist mir völlig egal, ob das Landes-, Bundes- oder Kreisebene ist. Ich bringe mich da ein und mache meine Arbeit und kann da mitwirken. Das ist für mich das absolute Einstellungsmerkmal. Das irgendwie zu unterstützen, lässt sich pauschal, finde ich, nicht beantworten. Das ist so ein bisschen die Frage, woran hängt es, dass es nicht geht. Also, irgendwie Arbeitsgruppen, AGs oder Crews oder wie auch immer in speziellen Themen und die sich mit speziellen Themen befassen, hier zu unterstützen, hängt immer sehr stark davon ab, woran es eigentlich hängt, dass es nicht richtig funktioniert. Das ist ein Brauch. Also ich tue mich mit der Frage gerade echt ein bisschen schwer. Okay, Notar? So, ganz recht habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Also für mir kommt es darauf an, dass die zentrale Aussage der Piratenpartei nach außen getragen wird und das ist eben die neuen Wege zur Demokratie, von der Transparenz über die Bürgerbeteiligung bis zum Volksentscheid und das kann man nicht oft genug betonen, weil damit sich viele Probleme schon allein dadurch lösen können, weil auch die Ressourcen in unserer Gesellschaft dann auch besser genutzt werden können und das ist mein wesentlicher Engagement, warum ich hier unbedingt jetzt hier nach außen hin auch diese Politik im Grunde verkaufen möchte. Florange? Jupp. Also in meinen Augen, die Piratenpartei bereitet den Weg in die Informationsgesellschaft vor und eine Partei hat für mich immer den Sinn, Ideen zu sammeln. Also das heißt, Parteien entstehen ja in der Zeit und da sind Menschen und die haben Ideen. Und die Partei sammelt Ideen und muss diese Ideen eben auch daraufhin abklopfen, inwieweit sie mit den Grundwerten natürlich der Piraten vereinbar sind. Und wir bereiten eben den Weg in die Informationsgesellschaft vor, bejahen den technischen Fortschritt Und glaube ich, man könnte sagen, wir müssen quasi altes Denken in die neue Technik übersetzen. Das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage wäre meine Antwort, wie schärfen wir das Profil? Das können Vorstände natürlich nur strukturell, weil Inhalte ist Basisarbeit. Das bedeutet, in meinen Augen müssen wir das Profil schärfen, indem wir die Beschlüsse, die wir schon zahlreich haben, programmatisch besser zu kommunizieren und vor allem uns in die Tagespolitik einzubringen. Wir müssen uns in die Tagespolitik einbringen auf Grundlage der Beschlüsse. Wir müssen Liquid Feedback nutzen, um kurzfristig Positionspapiere zu haben. Und dann können wir unser Profil schärfen, indem wir mitreden, indem wir im Landtag sind, indem wir Pressemitteilungen rausgeben, indem wir mit den anderen Parteien direkt kommunizieren. Okay, hast du noch Nachfragen? Ja, die eine habe ich gerade getwittert. Der Florange hatte gesagt, altes Denken in neue Technik übersetzen. Warum nicht mal neu denken? Ja, gut, das impliziert das ja auch irgendwie, ne? Also ich meine, klar, neu denken müssen wir sowieso. Und wir denken auch neu, weil wir andere Grundlagen haben zum Denken. Also zum Beispiel, keine Ahnung, man könnte jetzt ein konkretes Beispiel nehmen, das Internet. Also oder die durch die Möglichkeit... Durch die Möglichkeit des Internets ist es doch so, dass wir quasi einerseits altes Denken neu übersetzen können durch eine Technik an sich, aber gleichzeitig auch neu denken lernen. Also ich würde sagen, das schließt sich nicht aus. Okay, danke. Dann Universalist, bitte. Ja, meine Frage ist, wie viel Zeit verbringst du momentan online und wie ist ungefähr die Zeit zwischen Absendung einer Frage an dich oder wenn jemand elektronisch mit dir Kontakt aufnimmt, wie lange dauert das ungefähr, bis du das dann zur Kenntnis nimmst, durchschnittlich? Und die darauf aufbauende Frage ist, wie wirst du das dann zukünftig als Vorstand handhaben? Wirst du dann mehr Zeit online verbringen voraussichtlich oder ja, genau. Das ist dann eher für die Leute, die jetzt wenig online sind. Also die Frage geht an alle, oder wie? Genau. Okay, dann Notar bitte. Thomas, bist du da? Ja. Hast du die Frage mitbekommen? Ja. Also soll ich anfangen? Gut, okay. Ja, bitte. Also ich bin eigentlich, wenn ich nicht schlafe, immer online und während ich arbeite, bin ich online. Ich sehe sogar, während ich mit Mandanten spreche, ob eine E-Mail reinkommt. Ich kann zwar nicht immer gleich in der nächsten Minute, vielleicht in dem Moment antworten, aber ich bin eigentlich immer präsent und auch immer ansprechbar und ich kann auch, wenn es sein muss, auch sofort reagieren. Florent? So, darf ich vielleicht noch ergänzen? Ja, sehr gerne. Noch kurz Klarstellung, nur die Kenntnisnahme, nicht die Zeit bis zur Antwort, das dauert ja manchmal länger. Und vielleicht noch als Zusatzfrage, was sind die Kanäle, auf denen du aktiv bist oder aktiv hörst? Also ich habe hier meine E-Mail, also über die Listen, die beziehe ich alle. Twitter schaue ich nur zu, andererseits kriege ich eine E-Mail, wenn jemand mich antwittert. Das heißt, ich merke das dann auch sofort. Facebook bin ich zwar präsent, aber nicht besonders aktiv, aber auch das habe ich im Blick. Ansonsten, und dann mein Handy natürlich, da bin ich auch jederzeit erreichbar. Okay, Florange? Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich eigentlich immer online bin, weil sobald man ein Smartphone hat und noch so ein Padbook-Dings, dann ist man eigentlich immer verbunden, also außer ich bin ein Funkler. Aber prinzipiell ist man immer verbunden und ich nutze halt vor allem Twitter und ich chatte, also halt zum Beispiel Java habe ich mir zugelegt, ICQ habe ich schon lange, aber das benutzt halt eh keiner mehr. Gut, Facebook habe ich auch ein Profil, ne, aber es verlagern sich dann Informationskanäle schon immer stärker, zum Beispiel eben auf Twitter jetzt. Ich mumble auch relativ viel in letzter Zeit. Und ansonsten, als Vorstandsarbeit würde sich das nicht ändern, es würde eher noch zunehmen. Jihan? Ich bin nicht immer online. Die Ausnahme ist, ich sitze auf dem Pferd. Da macht sich ein Handy eigentlich nicht so gut. Ansonsten, klar, Smartphone, ich bin via Twitter gut erreichbar, ich bin via Mail gut erreichbar, ich habe ein Telefon, ich habe Skype, ich habe Xing. Ich bin dann häufiger Mumble demnächst hoffentlich wieder, unabhängig von der Vorstandswahl. Das sind so die Kanäle, auf denen man mich erreichen kann. Also es ist definitiv nicht so, dass ich immer und überall erreichbar sein werde. Es wird Phasen geben, stundenweise und wenn ich im Urlaub bin, auch tageweise, wo ich einfach nicht da bin, schlicht und ergreifend, weil ich Privatleben auch pflege. Aber es wird hinreichend schnell sein und wenn ich eben nicht hinreichend schnell antworten kann, dann werden Zeit für andere das, die ich mich übernehmen können. Also eine Vertreterregelung etc. Okay, danke. Dann Christian Peters, bitte. Ja, und zwar von kam ja das Thema Streitereien auf, beziehungsweise dann das Stichwort Frieden, für Frieden zu sorgen. Die Frage von mir an alle drei Vorstandsvorsitzenden ist also, wie seht ihr das Thema Ordnungsmaßnahmen und wie beurteilt ihr das Vorgehen des jetzigen alten Landesvorstands in Bezug auf Ordnungsmaßnahmen? Florange. Ja, genau. Also Ordnungsmaßnahmen bin ich prinzipiell der Meinung, es sollten schon ein sehr hochschwelliges, kann man das so sagen, Mittel sein. Das heißt, man sollte erst wirklich alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, bevor man eine Ordnungsmaßnahme quasi beschließt. Ich finde, dass Ordnungsmaßnahmen natürlich als letztes Mittel notwendig sind, aber man muss die Ursachen analysieren, warum kommt es überhaupt zu so einem Verhalten, warum kommt es zu so einer Stimmung oder also einer Aggression, je nachdem, worum es eben genau geht. Und ich denke, man kann eben viel Präventivarbeit leisten bei sowas. Das heißt, durch mehr Anerkennung für die Mitglieder, durch mehr Motivation, durch früheres Eingreifen, durch Beobachten auch der Situation, durch Vernetzung, durch Vermittlung. Wir beurteilen der bisherigen Ordnungsmaßnahmen. Na gut, da bin ich, also ich überlege gerade, im letzten Jahr, mir ist gerade kein ganz konkreter Ordnungsmaßnahme irgendwie präsent. Und na gut, nachdem mir da keine präsent ist, sage ich jetzt mal, ich finde dieses Verhalten bisher ganz gut. Jehan? Ja, soweit weicht meine Position von Florence da auch gar nicht ab. Also Ordnungsmaßnahmen sind Ultima Ratio, das Mittel ist da und im Zweifelsfall kann es genutzt werden, aber bevor man dazu greift, dann gibt es noch ein paar andere Schritte. Ich hoffe, einer der Schritte wird dann vielleicht eventuell mal der Ombudsberat sein oder andere stichende Stellen. Irgendwann aber werden Ordnungsmaßnahmen in irgendeinem Fall zielgerichtet notwendig sein müssen und dann sollte sie auch anwenden. Also sie bringen uns alle nichts, wenn wir da einen Tiger ohne Zähne uns heranzüchten, der dann zwar immer nur Faust nicht zubeißen kann. Also im schlimmsten Falle, ja, werden Ordnungsmaßnahmen sicherlich greifen müssen. Bis es soweit ist, dauert es aber eine ganze Weile. Zum aktuellen Umgang mit Ordnungsmaßnahmen kann ich offen gestanden jetzt hier so aus der Kalten gar nichts sagen. Und Notar, bitte. Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Grundsätzlich, Ordnungsmaßnahmen sind restriktiv zu handhaben. Nur wenn kein anderes Mittel mehr geht, kann man damit vielleicht etwas bewirken. Wobei ich auch da skeptisch bin, dass das letztlich was nützt. Denn gewisse Leute, wenn sie mal ein gewisses Verhalten an den Tag legen, werden nicht so ohne weiteres sich ändern. Aber ich habe auch festgestellt, in der Vergangenheit, also in dem einen Jahr, wo ich hier auch Schiedsrichter war, hat mir keinen einzigen Ordnungsfall auf dem Tisch liegen gehabt, zumindest mal nicht, was von Seiten eines Vorstandes ausging. Insofern kann ich nichts Negatives zum Ordnungsmaßnahmenverhalten des Vorstandes aus den letzten 12 Monaten berichten. Mir wurde allerdings von einem Ordnungsfall berichtet, der sehr spektakulär war. Und da habe ich festgestellt, aus meiner Sicht hat der Vorstand vor, was weiß ich, ob es 2 Jahre war, da war meines Erachtens falsch gehandelt, weil er nämlich rechtliches Gehör nicht ordnungsgemäß gewährt hat. Und das ist das ganz Wichtige. Wir müssen Mitgliedern unbedingt rechtliches Gehör oder auch überhaupt Gehör schenken und auf ihre Probleme eingehen. Und dann, glaube ich, könnten sich viele solcher Fragen erübrigen. Okay, danke. Hast du noch Nachfragen, Christian? Nein, das war alles okay. Danke. Okay, dann Lupino, bitte. Ja, und zwar eine Frage an alle. Wie wichtig ist für euch die Organisation der Mitglieder in satzungsgemäßen Strukturen, sprich Kreis- und Ortsverbänden? Wollt ihr, dass die alle bei sowas also eingeordnet sind oder wie steht ihr dazu? Die Jehan, bitte. Ich glaube, es ist nicht zwingend besonders wichtig für mich, dass hier in einem Kreisverband eingeordnet ist. Wenn es keinen gibt, dann oder wenn es zu wenige Piraten gibt, um einen Kreisverband sinnvoll auf die Beine zu stellen, dann glaube ich, würde ich da nicht unbedingt zwingend drauf bestehen. Also ich selber habe hier angefangen in Berlin. In Berlin, wie ihr wisst, gibt es keine Ortsverbände, sondern es gibt Crews. Das ist eine vergleichsweise flexible Organisationsstruktur, die mir persönlich auch ganz gut gefällt. Wenn es Kreisverbände gibt oder auch Ortsverbände, wenn eben der jeweilige Ort groß genug ist, was in Görz eben zum Beispiel nicht der Fall ist, finde ich das eine gute Sache, weil es eben einen lokalen Ansprechpartner gibt. Aber ich finde es ist keine Notwendigkeit und auch kein Muss aus meiner Sicht, Piraten in Orts- und Kreisverbänden zu organisieren, sondern die Regelung sollte ja gänzlich abhängig von den Rahmenbedingungen getroffen werden. Okay, Notar? Ja, also ich bin mal wieder typisch Jurist einerseits, andererseits auch Demokrat. Wir haben eine Satzung. Die Satzung sieht vor, wie die Gliederung unserer Partei ist, nämlich Bundesverband, Landesverband, Kreisverbände, Bezirksverbände und Ortsverbände. Deswegen sollten wir, solange wir nicht andere Satzungsstrukturen haben, uns auch grundsätzlich daran halten. Und demokratisch insoweit, als dass, wenn ein Wille an der Basis, und sei es auch jetzt zum Beispiel nur 10 Leute, bestehen sollte, einen nicht flächenmäßig abgedeckten Kreisverband zu gründen, so bin ich der Letzte, der sich dem entgegensteht, denn ich sehe langfristig darin nur Vorteile. Florange? Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, wir müssen diese Entscheidung den Menschen oder den Mitgliedern in den einzelnen Kreisen überlassen. Die Problematik ist halt folgende. Sachsen und Berlin ist halt ein großer Unterschied. NRW hat das Q-System ja auch nur semi-gut geklappt teilweise, hatte auch mit Satzungskram zu tun. Hier in Sachsen gibt es doch ein Strukturdenken gewissermaßen und es ist halt ein großes Flächenland. Und das ist halt dann die Frage, wenn einzelne wenige Leute sich zusammenschließen und wollen den KV gründen, ist jetzt gut oder schlecht? Es gibt interessanterweise dieses Jahr zwei Extrembeispiele, einmal das Vogtland und einmal für mich auch Mittelsachsen. Vor allem der Tag der Sachsen hat mich da ganz schön beeindruckt und deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich es pauschal schlecht finde, wenn da nur 6 Piraten sind bei der Gründung, weil in Mittelsachsen hat es geklappt, im Vogtland halt nicht. So, deswegen bin ich der Meinung, man muss jeden Einzelfall betrachten und man muss die Motivation hinterfragen. Warum wollen die denn unbedingt eine Struktur gründen? Das heißt, wenn der Vorstand sich mit der Basis vernetzt und ständig in Kontakt ist, dann kann auch zum Beispiel so ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung dann auch früher erkannt werden. Und man kann zum Beispiel sagen, man beauftragt diejenigen als Sprecher des Kreises, solche Möglichkeiten gibt es ja, sodass sich die auch unabhängiger fühlen. Oft ist diese KV-Gründung eben ein Zeichen von Emanzipation, dass sich die Leute eben lossagen wollen, dass die Leute unabhängig entscheiden wollen. Und da muss man sehen, im Einzelfall, ob man da andere Lösungen findet. Aber im Grundsatz bin ich auch kein Gegner von weiteren KVs. Okay, gibt's noch Nachfragen? Ja, ich hätte gerne nochmal von Thomas gewusst, was meinst du denn mit nicht flächendeckenden KVen? Zum Beispiel Nordsachsen, Leipzig, Land oder wo sonst noch bisher im Rahmen dieser ich sag mal Wahlkreisbezirke noch keinen Kreisverband gibt, dort sollten wir auch möglichst bald Kreisverbände haben, wenn es geht. Wie weit wärst du bereit, dafür zu gehen? Also ich meine, was wären dann deine persönlichen Mindestvoraussetzungen, um so einen Kreisverband zu gründen? Ganz einfach, es sind genügend Leute, so wie in Mittelsachsen. Und wenn es von mir aus nur 7 aktive und 30 eingeschriebene Mitglieder sind, ist es meines Erachtens ausreichend und dann können die sich konstituieren. Okay, und wenn es nicht genug Leute gibt, so wie in Nordsachsen beispielsweise? Ja gut, wenn es weniger als 3 werden wird, geht es glaube ich nicht so richtig, macht auch keinen Sinn. Also es sollte schon, ich sag jetzt mal, 10 Leute da sitzen, die sagen, wir wollen einen Kreisverband machen. Aber wie gesagt, wenn dann zur Versammlung nur 7 kommen, dann ist es auch noch tolerabel. Okay, dann Heiber, bitte. Ja, ich hatte eigentlich schon immer eine kurze Frage noch an den Flo. Du hattest doch gesagt, du bist dann auch im Vorstand vom KV Dresden. Das war doch richtig, oder? Nee, ich bin jetzt aktuell im Vorstand vom KV Dresden. Ach so, also in LPT Haue, da, wie lange bist du da noch im Vorstand KV Dresden? Oder würdest du, wenn du da gewählt werden würdest zum Vorsitzenden, würdest du da KV Dresden zurücktreten? Genau, ich würde erst zurücktreten und dann die Wahl erst annehmen, weil es geht auch nur so, glaube ich. Ah, okay, danke. Wollte ich nur wissen. Okay, gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten für den Vorsitz? Dann würde ich die Runde jetzt auch wieder eröffnen. Also wir haben noch 20 Minuten Zeit an alle Kandidaten, die noch da sind. Also die Beisitzer, da wäre jetzt noch der Vogtländer, der Universalist oder der Dijkpunk noch da und Christian Peters und Marcel. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte jetzt. Toni hatte letztes Mal noch eine Frage, kann ich dir stellen? Natürlich. Und der wollte fragen, wie sieht für euch, also an alle Kandidaten gerichtet, wie sieht für euch der optimale Vorstand aus? Also mit welchen anderen Kandidaten würdet ihr am liebsten zusammengehen, falls sich die Frage überhaupt beantworten lässt? Gut, ich würde jetzt einfach an alle anwesenden Kandidaten stellen, ne? Ja, ja. Ich hatte die gerade leider nicht verstanden. Ich kann sie mal kurz wiederholen. Mit wem würdest du gerne in den Vorstand gehen? Ist das richtig so, Lupino? Ja, ich denke schon. Gut, Dijkpunk, dann bitte zuerst. Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, mit wem ich sonst noch im Vorstand bin. Also ich habe jetzt natürlich ganz klar Präferenzen, wen ich lieber hätte als wen anders. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit 99,9% aller Piraten gut zusammenarbeiten kann, weil ich das... Es ist halt für mich eine politische Organisation. Ich muss hier keine Freunde finden. Und wenn die Leute da halbwegs professionell an die Arbeit rangehen, dann kann man auch mit fast allen, auch wenn man extrem unterschiedlicher politischer Meinungen hat, zusammenarbeiten. Florange? Ja, also ich bin natürlich auch der Meinung, wir müssen da professionell sein und wir müssen mit jedem zusammenarbeiten können. Einfach weil, wenn uns die Wähler das quasi auferlegen, dann ist es halt so. Aber wenn ich jetzt halt einen Wunsch äußern darf, dann wünsche ich mir erstmal, dass der neue Vorstand ein richtig gutes Team wird. Und da wünsche ich mir natürlich dann vor allem Leute drin, die gut Teamworking betreiben können und die sich als Team verstehen und die sich auch bei allem abstimmen und eben keine Alleingänge wagen. Wichtig ist, dass wir uns vertrauen und uns aufeinander verlassen können. Universalist? Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Vogtländer? Ja, wie Flo schon gesagt hat, mit allen, die im Team zusammenarbeiten wollen. Sonst wurde alles gesagt. Jan? Gibt es an sich nichts hinzuzufügen. Christian, das? Ja, ich weiß, oder ich schließe mich erstmal sämtlichen Vorrednern an. Ich sage immer so flapsig, ich will nicht knutschen, ich will arbeiten. Von daher habe ich also kein Problem mit den Leuten, die dort zum Vorstand kandidieren. Wenn ich jetzt mal wirklich so Präferenzen äußern sollte, dann wünsche ich mir wirklich einen Daniel als Schatzmeister. Mit dem habe ich mich also nun schon gut unterhalten darüber. Beim Vorstandsvorsitzenden würde ich jetzt erstmal zum Florenz tendieren, um mich jetzt einfach mal zu entscheiden. So, und ja, bei den entsprechenden Beisitzern finde ich alle ganz toll, und wenn sie alle dabei bleiben könnten, wenn die Satzung so geändert würde, dass wir ein paar mehr Beisitzer bekommen, würde ich das sogar auch super finden. Marcel? Marcel, du hast dich stumm gestellt. Das war jetzt ein guter Hinweis. Ich habe hier schon einen Satz geredet. Nee, also auch das, was die Vorredner schon alles gesagt haben. Jeder, der hier aktiv was mitarbeiten möchte, auch halt Verwaltungsebene, wer da sagt, ich will da kein Klotz sein, sondern ich will mitmachen mit dem Arbeit zusammen und halt Themen statt Köpfe. Ne? Und Notar. Ja, ich bin auch bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten, der konstruktiv ist. Okay, Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Auch gern speziell, individuell an bestimmte Leute? Gut, dann habe ich jetzt eine Frage zur Überbrückung der Zeit. steht jetzt bestimmten Parteien nah? Fangen wir mal jetzt mit Florange an. Nee, ich stehe keinen Parteien nahe, nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung, ich bin schon lange politisch interessiert, aber es war halt nie eine Partei da, die mich interessiert hatte. Ich habe vor ein, zwei Jahren, wie ich nach Dresden gekommen bin, mal mir gedacht, ich gucke mal die ganzen Jugendverbänden vorbei, war bei den Jusos, war aber auch bei den Julis, aber halt nie als Mitglied, ne? Nur einfach mal Leute kennenlernen und so, aber es hat mich keine andere Partei angesprochen. Da kam gerade die Nachfrage, was nah bedeutet. Ja, frühere Mitgliedschaften oder jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, emotional nahestehen oder sonst was. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Ja, Universalist? Ja, ich stehe keiner anderen Partei nahe, außer den Piraten. Als ich noch keine andere freiheitliebende Partei kannte, habe ich, also ungefähr bis zur 12. Klasse, fand ich die FDP immer am besten. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, dass ich bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, Vertreter anderer Parteien kennenzulernen, die Gelegenheit nutze, mit denen zu sprechen, um was zu lernen. Vogtländer? In meinen Teenagerjahren war ich mal Mitglied der SPD, bis ich Deutschland verlassen habe. Das ist jetzt aber auch schon wieder 20 Jahre her. Nee, eigentlich nicht mehr. Jihan? Jihan, Entschuldigung. Danke. Also meine politische Jugend sind aber die Junge Union, das ist vielleicht schon eine ganze Weile her. Wirklich nah fühle ich mich an sich keiner anderen Partei, auch wenn es mit Grünen und auch teilweise SPD und einigen Strömungen aus der FDP so gewisse Überschneidungen gibt, aber es gibt jetzt keine andere Gruppierung, wo ich sage, das könnte es auch werden, das wäre jetzt definitiv alternativ, das ist nicht so. Christian Peters? Ja, nee, ich stehe überhaupt, also bis auf den Piraten, wo ich nun kräftig Mitglied bin und kräftig mitarbeite, stehe ich und stand ich keiner anderen Partei nahe. Das heißt also, auch in meiner Jugend war ich nie Mitglied in irgendeiner Partei oder irgendeiner parteiassoziierten Organisation. Die Piraten sind da also quasi mein Erstlingswerk in der Politik. Marcel? Ja, also ich war nie Mitglied in irgendeiner anderen Partei, außer bei den Piraten und nahestehen, ja, ich finde die Frage irgendwie halt so ein bisschen, aber ich kann irgendwie in jeder Partei sehe ich halt Sachen, die mich interessieren. Also von daher, also ich meine, es gibt halt irgendwie ja Themengebiete in jeder Partei, wo ich sage, hier, das könnte ich unterschreiben, aber halt nie komplett das ganze Programm und deswegen bin ich dann halt den Piraten beigetreten, weil da irgendwie alles ein bisschen zusammenkommt. Notar? Ja, ich hatte schon oft gesagt und auch in meinen Profilen dann auch dort vermerkt, ich bin ein Kind der sozialliberalen Koalition von 1972 bis 1982, also immer sozialliberal ausgerichtet, habe danach im Grunde nur Wechselwähler gespielt zwischen FDP, Grün und SPD. Ich stehe keiner Partei nah, keiner anderen Partei nah. Ich denke auch, dass das mittlerweile alles nur noch zum Wasserkochertum mutiert ist. Und ich kann nur sagen, die Piratenpartei ist meine einzige Hoffnung. Und Dietpunk. Ja, politisch sozialisiert wurde ich bei Jungdemokraten, Junge Linke. Dann war ich eine Zeit lang in der Partei Die Linke. Die haben mich ausgeschlossen und seitdem bin ich Pirat. Nahestehen inhaltlich, glaube ich, da die meisten oder eigentlich alle alten Parteien den gesamtgesellschaftlichen Wandel, den wir gerade miterleben, nicht begriffen haben, meines Erachtens nach. Und da sehe ich halt einfach diesen komplett neuen Ansatz bei den Piraten, den ich sehr gut finde. Okay, ich hätte dann mal eine Nachfrage. Warum wurdest du ausgeschlossen? Auf dem Papier steht nicht gezahlte Mitglieder, Mitgliedsbeiträge. Ich habe mich mit meinem Landesvorstand angelegt. Also er hat mich einen Querfrontler geheißen, dann habe ich ihn einen Stalinisten geheißen und dann ist ihm aufgefallen, dass ich seit 3 Monaten keine Mitgliedsbeiträge bezahlt hatte. Okay, danke. Dann Lupino, bitte. Jo, und zwar eine Frage. Entschuldigung. Eine Frage an Thomas Walter. Kannst du in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, warum den Piraten das Thema Urheberrecht so wichtig ist? Welches Thema wichtig? Warum der Piratenpartei das Thema Urheberrecht so wichtig ist? Ja, das war ja die Geburtsstunde der Piraten. Dass man Freiheit im Internet hat, dass man eben nicht belangt werden kann, wenn man hier privat etwas kopiert. Dahinter steckt dann der Freiheitsgedanke, der dann auch sich verbreitert hatte. Wie gesagt, es ist der Urschleim der Piraten, aber heute sind wir wesentlich breiter aufgestellt. Okay. Hast du noch Nachfragen, Lupino? Nee. Weitere Fragen bitte an die Kandidaten? Ja, Klüver hier. Schönen guten Abend. Ich hätte auch eine Frage an die Kandidaten. Und zwar erfordert ja Vorstandsarbeit auch oft, dass man integrierend wirkt und nicht durch Polarisierung die Mitglieder auseinanderdividiert. Und da wollte ich mal fragen, welche Erfahrung die Kandidaten vielleicht schon mal in anderen Vereinen sammeln konnten, sei es irgendein Karnevalsverein, Fußballverein oder sonstiges, ob sie da schon mal Vorstandserfahrungen sammeln konnten vorher. Also du fragst nach Ämtern in anderen Vereinen? Ja. Gut, Universalist? Ja, dazu habe ich auch ein paar Zeilen in meinem Profil stehen. Ich war lange Zeit Mitglied in Bonding e.V. Entschuldigung, ich höre mich gerade selber. Hat jemand seinen Lautsprecher? Ah, okay. Der Bonding e.V. ist eine Studentenvereinigung, ein Verein der Bundes... Könnte bitte jemand seinen Lautsprecher ausmachen? Sorry. Ein Verein der Firmenkontaktmessen und Softskill-Schulungen für Studenten kostenlos organisiert, bundesweit verfasst, hat eine Ortsgruppe in Dresden und das war ein sehr demokratisch verfasster Verein. Wir hatten wöchentlich Plenum und dort habe ich praktisch 2,5 Jahre lang aktiv teilgenommen und da auch Verantwortung als Computertechniker übernommen. Ansonsten dort war ich nie im Vorstand, sondern immer nur quasi Basismitglied. Was aber der mit Redemöglichkeit da glücklicherweise auch keinen Abbruch getan hat. Und ansonsten war ich während meines Verfahrenstechnikstudiums im Fachschaftsrat. Das war für die Dauer von 1 Jahr. Bin dann auch ins Konzil gewählt worden. Und im Fachschaftsrat ist halt jedes praktisch auch jedes Mitglied mitverantwortlich. Und ja, ich denke, aus den Zeiten habe ich einiges an Erfahrung in Bezug auf Gruppen und Zusammenarbeit und auch Moderation. Also ich habe mich auch versucht, gezielt weiter zu entwickeln in der Richtung, dass ich moderierend wirken kann. Das heißt, dafür sorgen, dass jeder mal zu Wort kommen kann und dass man sich gegenseitig hört und anfängt, sich besser zu verstehen. Gut. Ich möchte meine Frage kurz noch etwas präzisieren. Und zwar möchte ich nur antworten von welchen hören, die gegenwärtig keinen Vorstandsposten haben. Weil von denen wissen wir ja, wie sie arbeiten, beziehungsweise man kann sich da auch kundig machen. Deswegen frage ich nur die, die jetzt keinen Vorstandsposten innehaben. Kein Vorstandsposten innerhalb der Partei? Richtig. Okay, dann der Vogtländer, bitte. Gut, also ich bin Vorstandsmitglied von dem Leuchtturm e.V. in Reichenbach. Das ist ein Verein, der Torfel angeschlossen ist und der sich mit Alkoholkranken beschäftigt und Obdachlosen. Und dort muss ich natürlich ständig moderierend tätig sein. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Caro irgendwie in Görlitz da Vorstand sitzt. Das kannst du selbst mal sagen? Nein, tue ich nicht. Gut, dann kannst du bitte die Frage beantworten. Ja, also auch ich habe eine ganze Reihe von akademischen Selbstverwaltungserfahrungen hinter mir, also FSR, Stura als Mitglied, als Referent, Mitglied des Konzils, Universitätsverwaltung, da gab es eine ganze Reihe von Geschichten. Also ich war zwar nicht Geschäftsführer, aber als Referent hat man dann entsprechend auch eine Reihe von Leuten, die man dann in aller Regel mit koordiniert. Dann bin ich ja, wie ich ja schon gesagt hatte, Koordinator der AG Bauen und Verkehr. Auch das ist ja ein gewisser moderierender, koordinierender Posten und ich bin Schriftführer in meinem Reitverein. Das ist, gehört auch zum Arbeitsvorstand. Okay, und Notar? Ja, vor 40 Jahren war ich mal Kreisvorsitzender der Deutschen Jungdemokraten Ludwigshafen am Rhein. Da hat es keinen Zoff gegeben. Wo es Zoff gegeben hat, war dann, weil die FDP in Rheinland-Pfalz der CDU wollte. Und ich war natürlich direkt dagegen, aber das war dann mehr außerhalb des Verbandes, wo ich politisch jetzt eigentlich meine Heimat hatte. Und dann hatte ich mal ein Vorstandsamt beim Leipziger Verein für den Hund. Das war also auch alles ganz harmonisch. Da haben wir gegen den Leinenzwang in Leipzig gekämpft, sogar eine Montagsdemonstration auf dem Ringmarkt gemacht deswegen. Und dann war ich von 2003 bis 2011 acht Jahre lang Stiftungsratsmitglied in der Stiftung Bürger für Leipzig. Auch das war alles im Grunde eine harmonische Angelegenheit. Hast du Nachfragen, Klüber? Nein, danke. Das, also von den anderen weiß ich ja, Flo hat der Erfahrung hier in Dresden sammeln können und Diet Punk habe ich auch schon kennengelernt. Er hat ja auch eben erzählt, dass er bei den Linken war. Nö, im Moment reicht das mir. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann schlage ich vor, wie wir weiter vorgehen. Und zwar gibt es im Pad wieder, also in der Mitte ungefähr, einmal Feedback. Da könnt ihr alles reinschreiben, was heute gut oder schlecht war, weil eine gesamte Auswertung gibt es dann am Sonntag beim Mumble-Stammtisch. Ob wir sowas für die Aufstellung für die Listenaufstellung für die Bundestagswahl auch noch machen werden oder wo wir sagen, nee, das Ganze ist nicht so gut für die Kandidaten oder auch für die Partei oder wir machen das lieber nicht oder doch. Werden wir dann in Ruhe da auswerten. Jetzt ist der Georg Dehn noch dazugekommen. Er würde für das Amt des politischen Geschäftsführers kandidieren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Aufnahme stoppen. Wenn ihr noch alle da bleiben würdet, wäre das nett, weil er wird sich dann mal kurz vorstellen und euch auch euren Fragen sich stellen, wenn ihr Fragen an ihn habt. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr alle wieder da wart. Ich habe mal zusammengezählt, in der Spitze 34. Das war gut. Und ja, wer will, Sonntag, Mumble-Stammtisch, sind wir jeden Sonntagabend hier. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten und bitte Feedback reinschreiben alle. Danke dir auch für die super Moderation. Ich habe jetzt kein Problem. Georg, kannst du dich selbst stumm stellen? Nö, ich... Oder ach, jetzt redest du. Ach so, ja, nee, ich stopp erstmal die Aufnahme.